Deutschlandfunk, Studio LCB. Gäste unserer Veranstaltungsreihe, dieses Mal im Haus der Kulturen in Berlin, sind heute der in Mailand lebende Schriftsteller Umberto Eco und sein deutscher Übersetzer Burkhard Kröber, sowie die Literaturkritiker Lucia Braun und Dirk Schümer. Unser Moderator in Berlin ist Dennis Schick. Schönen guten Abend hier im Haus der Kulturen der Welt und wo immer Sie uns draußen an den Radiogeräten zuhören. Der Schriftsteller, den wir Ihnen heute Abend in unserer Sendereihe Studio LCB vorstellen möchten, ist Umberto Eco. Und damit erklärt sich auch schon, warum wir heute Abend von unserem gewohnten Quartier im literarischen Kolloquium am Wannsee umgezogen sind ins Haus der Kulturen der Welt. Hier finden einfach mehr Zuhörer für die Aufzeichnung dieser Traditionssendung im Deutschlandfunk Platz. Und genau darüber, warum die Romane des 1932 geborenen Umberto Eco in Deutschland, ja weltweit, so beliebt sind, wollen wir heute Abend unter anderem mit dem Autor sprechen. Dieser Abend hat übrigens noch eine zweite Besonderheit. Umberto Eco will sich das Rauchen abgewöhnen. Das Experiment läuft. Wir schreiben Tag 1 dieses Menschenversuchs. Sollten Sie den Autor heute Abend also mal von einer ganz ungewohnten Seite kennenlernen, wissen Sie jetzt, woran es liegt. Eine ganz andere, ungewohnte Seite des Semiotikers und Romanciers, des Mittelalterexperten und Sprachphilosophen Umberto Eco, bietet in jedem Fall sein neuer Roman mit dem mysteriös verführerischen Titel Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana. Und wie heißen Sie? Warten Sie, ich hab's auf der Zunge. So fängt er an, der neue Eco, und prägnanter lässt sich das Problem der Hauptfigur Giambattista Bodoni, von seinen Freunden und im Familienkreis kurz Jambo genannt, wirklich nicht ausdrücken. Jambo leidet unter Gedächtnisverlust, allerdings hat er nur seine persönlichen Erinnerungen verloren, nicht sein kulturelles Gedächtnis. Da dieser etwa 60-jährige Mann mit dem Namen des berühmten Typografen Bodoni von Beruf Antiquar ist, verfügt er über einen außergewöhnliches Papiergedächtnis, eine stupende literarische Bildung, mit deren Hilfe er seine Autobiografie zu rekonstruieren versucht. Wir haben es also mit einer Recherche zu tun, einer Suche nach der verlorenen Zeit. Nur für den Fall, dass auch im Publikum hier im Saal oder draußen an den Radios jemand unter Amnesie leiden sollte, ganz kurz noch ein paar Stichworte zu Umberto Eco. Wie keinem zweiten Autor der Gegenwart gelang es ihm, sowohl als Wissenschaftler in seiner Funktion als Professor für Semiotik an der Universität Bologna, wie auch als Romancier und Publizist Weltgeltung zu erlangen. Ich beschränke mich jetzt auf die Nennung der Romane seit Ecos spektakulärem Debüt von 1980. Wir alle kennen es, Der Name der Rose. Darauf folgte 1988 Das Foucault'sche Pendel, 1994 Die Insel des vorigen Tages und 2001 dann Baudolino. Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana ist also Umberto Ecos fünfter Roman. Max Frisch hat einmal gesagt, der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Autor bestehe darin, dass das Pferd die Sprache der Pferdehändler nicht verstehe. Die Besonderheit bei unserer Sendung Studio LCB liegt nun aber gerade darin, dass wir den Autor mit professionellen Lesern konfrontieren, das Pferd also mit Pferdehändlern. Vorstellen darf ich in dieser Funktion heute Abend eine ausgewiesene Runde von Kennern der italienischen Kultur und Literatur. Die Kulturjournalistin Lucia Braun, Moderatorin der ZDF-Sendung Aspekte, Burkhard Kröber, der deutsche Übersetzer von Umberto Ecos literarischem Werk Seit der Name der Rose, dem wir auch Übersetzungen von Autoren wie Italo Calvino oder dem Heiligen der italienischen Nationalliteratur Alessandro Manzoni mit seinem Roman I Promessi Sposi zu verdanken haben, und last but not least Dirk Schümer, Literaturkritiker und Venedig-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Umberto Eco, Sie sind mit einer Deutschen verheiratet, die heute Abend hier auch im Publikum anwesend ist, und Sie waren schon allein deshalb sehr oft in Deutschland, auch hier in Berlin. Lassen Sie sich aber mal mich eingangs fragen, mit welchen Gedanken und Erinnerungen Sie hier in diese Stadt kommen. Ich glaube, es gab einmal ein legendäres Silvesterfest, das Sie hier in Berlin gefeiert haben. Glielo raccontato stamattina, perché di solito vorrei tornare a Berlino per andare. Ja, diese Geschichte habe ich Ihnen heute Morgen erzählt, nicht wahr? Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, nehme ich mir vor, noch mal in die alten Kneipen zu gehen. Aber dann endet es immer damit, dass ich jeden Abend Lesungen halten muss und am nächsten Morgen schon wieder abreise. Und dann wird wieder nichts aus meinen Plänen. Diese Silvestergeschichte war wirklich ganz vergnüglich. Wie Sie wissen, sind die meisten Silvesterfeste furchtbar traurig. Oft nimmt man sich vor, einen ganz tollen Abend zu verbringen, aber dann wird er doch wieder ziemlich trist. Also 1968 haben wir uns zusammen mit ein paar Freunden gefragt, wie wir es anstellen könnten, in dieser Neujahrsnacht mal nicht traurig sein zu müssen. Und da sind wir auf die Idee verfallen, zu Silvester einfach an den traurigsten Ort der Welt zu reisen, auf das wir dann in jedem Fall fröhlicher wären als dieser Ort. Und so haben wir eine Liste der traurigsten Plätze der Welt aufgestellt. Und der für uns am nächsten gelegene war eben die Berliner Mauer. Wir haben uns also mit ein paar deutschen Freunden vor der Berliner Mauer getroffen und dort gefeiert. Es war wirklich ein wunderbares Fest. Es sind sogar Liebschaften entstanden. Nur heute geht das nicht mehr. Berlin ist einfach nicht mehr so trist. Naja, da muss ich natürlich nachhaken. Das klingt etwas verhalten, nicht mehr ganz so trist wie damals. Wie sehen Sie denn Berlin heute nun doch? Nein, es ist natürlich eine wunderschöne und strahlende Stadt geworden, so wie es früher einmal gewesen ist. In der letzten Zeit habe ich es nie geschafft, mir die jeweils neuen Bauwerke anzuschauen. Wenn ich dann das nächste Mal kam, waren schon wieder neue hinzugekommen. Ich spüre einfach diesen Mangel. Und genau aus diesem Grund ärgert es mich, dass mich der Hansa Verlag morgen schon wieder nach Köln schickt und übermorgen nach München. Und so werde ich auch dieses Mal nicht sehen, was Neues in dieser Stadt passiert ist. Aber ich werde wiederkommen, am besten inkognito. No, questa volta non ho tempo di vedere cosa è successo di nuovo in questa città, ma ci verrò in incognito. Ich bleib mal beim Jahr 1968, dem Jahr dieser Silvesterfeier hier, das Jahr der Studentenrebellion in Deutschland, in Frankreich, das Jahr der Proteste gegen den Vietnamkrieg weltweit. Wie haben Sie das eigentlich erlebt? Sie waren damals, ich glaube, Professor wurden Sie erst 71. So ein bisschen dazwischen haben Sie sich eher mit den rebellierenden Studenten identifiziert? Oder warfen Sie schon als halber Angehöriger des universitären Establishments, also derjenigen Träger jener Kleidungsstücke, unter denen man damals den Muff der letzten 1000 Jahre vermutete, haben Sie eher die andere Seite bevorzugt? Ma no, io ero già professore, insegnavo già, avevo 36 anni. Ich war damals schon Professor. Ich lehrte schon an der Universität. Ich war 36 Jahre alt. Es war ein merkwürdiger Zufall, dass ich damals an der Fakultät für Architektur in Florenz Kommunikationstheorie lehrte. 1968 ging es dort eigentlich recht vergnüglich zu und nicht gewalttätig. Es gab wohl ein paar Angriffe, aber nichts wirklich Heftiges oder Tragisches. Es gab einfach einen sehr intensiven Dialog zwischen Professoren und Studenten, während an anderen Universitäten in Italien, aber auch in Frankreich und Deutschland doch sehr erbitterte Auseinandersetzungen stattfanden. In Florenz war es dagegen fast idyllisch und eigentlich sehr angenehm. Ich bin sogar heute noch befreundet mit einigen meiner damaligen Studenten. Und im Verhältnis zu ihnen habe ich mich einfach immer bemüht, die Rolle des größeren Bruders einzunehmen. Einmal habe ich sogar die Studenten auf meine Seite gezogen, weil ich den Führer der studentischen revolutionären Gruppe mitten in einer Versammlung in den Hintern getreten habe. Ich habe dem Mann gesagt, du machst nur Fehler in deiner Führerschaft und deshalb gebe ich dir einen Rat. Bloß, wenn dieser Rat funktionieren sollte, werde ich dich danach vor versammelter Mannschaft in den Hintern treten. Der Rat, den ich ihm gegeben hatte, hat funktioniert. Er hat gewonnen. Und ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Und das alles 1968, stellen Sie sich vor. Ein Professor tritt den Führer der Studentenrevolution, wenn auch nur symbolisch, in den Hintern. Un professore che prendeva calci sia pure simbolicamente il capo degli studenti. Aber jetzt muss ich mal fragen, wie sah denn der Rat aus? Welcher Rat war denn das? Verraten Sie das Erfolgsgeheimnis für erfolgreiche Rebellionen? Nein, den kann ich nicht verraten. Den Rat spare ich mir auf für den Tag, an dem wir einen guten Staatspräsidenten haben werden in Italien. Na gut. Ich sehe schon, das Geheimnis für die erfolgreiche Revolution werden wir heute Abend wieder nicht kriegen. No, ma voglio raccontare un'altra cosa. Questo studente che era capo. Ich möchte aber noch eine andere Geschichte erzählen. 1968 haben sich Professoren und Studenten immer nur geduzt. Und im Italienischen duzt man sich sehr viel leichter als etwa im Deutschen. Natürlich war es auch damals nicht üblich, seinem Professor zu duzen. Aber man war schon zu einem generalisierenden Du für alle übergegangen. Der Chef der Studenten jedoch siezte mich und sprach mich mit Herr Professor an. Und man schätzte ihn sehr für dieses Verhalten, denn er hatte verstanden. Wenn er das generalisierende Du benutzte, hatte der Professor schon gewonnen. Dann war es ihm ein leichtes, zu seinem Studenten zu sagen, ach, sei doch still, du Spinner. Wenn man sich aber siezte, musste man sich einfach sehr viel vorsichtiger ausdrücken. Der Führer der Studentenrevolte war ein begabter Politiker und hatte erkannt, dass das demagogische Du ihn eher beschädigen, als ihm nützen würde. Und deshalb blieb er beim Sie. Heute, da wir uns seit damals kennen, duzen wir uns natürlich. Aber solange wir damals in gewisser Weise Gegner waren, haben wir uns gesiezt. Nur so konnte er ernsthafte politische Beziehungen aufbauen. Mit dem Du wäre das schiefgegangen. Il rapporto politico su basi così molto serie, molto tese, mentre col Tu si riuscite a tradurre si andava in vacca. Also, dann bleiben auch wir jetzt natürlich beim Sie. Frage an die Kenner des italienischen Alltags in dieser Runde. Wie wird denn eigentlich der Publizist Umberto Eco in der italienischen Öffentlichkeit mit seinen durchaus ja auch politischen Einmischungen wahrgenommen? Die Rolle des politisch interessierten Intellektuellen in Italien heute, ist das vergleichbar etwa mit der Wahrnehmung hier in Deutschland von engagierten Intellektuellen wie ein Günter Grass oder ein Hans-Magnus Enzensberger, Lucia Braun? Wie ist die Wahrnehmung von Ihnen? Nein, ich glaube, es ist überhaupt nicht vergleichbar, weil die Rolle, die Umberto Eco in Italien spielt, ist eine ganz einzigartige, weil er eine Mischung darstellt aus ganz vielen Komponenten, die hier in Deutschland ziemlich schwer zusammenzukriegen sind. Er ist auf der einen Seite das moralische Gewissen von Italien, der Intellektuelle, der sich einmischt. Er ist der Universalgelehrte, der Professor, der Wissenschaftler, der Forscher. Er ist der Bestsellerautor, der sozusagen Masse und Elite zusammengebracht hat, Volk und Schriftsteller. Und er ist der Entertainer. Also wenn man es, und populär wie ein Popstar, wenn man es auf deutsche Verhältnisse übertragen wollte, könnte man sagen, er ist eine Mischung aus Günter Grass, Friedrich Kittler, Johannes Marius Simmel und Harald Schmidt. Er ist alles zusammen, in einer Person. Goethe. Und ich erinnere mich bei der Gelegenheit an die multiplen Persönlichkeiten des Signor Professore Eco. Als ich ein Interview mit ihm gemacht habe für Aspekte, 1995 war das, glaube ich, bei ihm in der Wohnung, hatte in diesem Jahr die Taz die Theorie in die Welt gesetzt, dass es drei Alter Eco gibt. Dass es viele Ecos gibt, weil einer so viel auf einmal gar nicht verbinden kann. Und darüber haben wir in dem Interview gesprochen und am Schluss sagte Eco zu mir, und es gibt einen vierten Eco, und das ist der, der den Artikel in der Taz geschrieben hat. So gibt es auch Phänomene der Entropie im italienischen Kulturbetrieb, ganz zweifellos. Dirk Schümer, wie nehmen Sie denn diesen öffentlichen Betrieb rund um Meinungen von Intellektuellen wahr? Also Gott sei Dank gibt es ja weder in Italien noch sonst wo in der Welt bisher so einen Klon, den aus den vier Personen zusammengesetzten Menschen möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Und da sind die Italiener dann mit Eco doch besser dran. Und anders als Saddam Hussein ist es auch mit den Doppelgängern, glaube ich, nicht. Ich habe eine fünfte Theorie, dass er vielleicht noch ganz andere Bücher als eine Person unter seinem Namen geschrieben hat. Es gibt aus Bologna, wo er gelehrt hat, ein Autorenkollektiv, dessen Identität nicht bekannt ist, Luther Blissett ist der Name, und die schreiben riesig dickleibige, sehr komplizierte Historienromane. Und meine geheime Theorie ist, dass er vielleicht auch da noch dahinter stecken könnte und einfach nur nicht den Markt überschwemmen möchte. Una leggenda metropolitana. Ein urbaner Mythos. Was die Rolle des Intellektuellen angeht, möchte ich ein bisschen Essig in den Wein gießen, weil die Lage in Italien natürlich dergestalt ist, dass, wenn Umberto Eco nicht auch noch das Talent entwickeln würde, in Ballettkostüm über eine Showbühne zu tanzen, und das tut er ja hoffentlich ganz bestimmt nicht mehr, dass er damit dann aber auch den Großteil der interessierten Öffentlichkeit in Italien gar nicht erreichen kann. Denn das Land ist in einer Weise televisionär verseucht und hat ja auch die entsprechende politische Klasse dafür an die Macht bekommen, dass der Rahmen, den ein Intellektueller einnimmt, eben nicht der ist wie in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es der Professore selber sieht, aber bei der Reihe oder gar bei Mediaset aufzutreten, das wird ihm wohl nicht vergönnt sein. Und da sind eben Leute am Ruder, die versuchen, die intellektuelle Vormacht zu erzielen, auch über die Berlusconi-Medien, aber inzwischen eben auch über die Staatsmedien. Und alle anderen, die da nicht in den Kram passen, werden rausgekegelt. Und deswegen ist er natürlich umso wertvoller und umso wichtiger. Doch die Rolle des Popstars würde eben erst erfüllt, wenn er den wirklichen Einfluss nähme, wenn er auch in diesen Sendern zu Wort kommen könnte. Und das ist nun leider in Italien ein regelrecht institutionelles, ein Verfassungsproblem, was ich sehe, wo wir Gott sei Dank noch nicht ganz die italienischen Zustände erreicht haben. Burkhard Gröber, Ihnen verdanken wir unter anderem auch die deutsche Version der Streichholzbriefe, also jenes publizistischen Vehikels, mit denen sich Umberto Eco immer wieder in die italienische Öffentlichkeit eingemischt hat, ganz aktuell reagiert hat. Wo sehen Sie denn die Unterschiede zum deutschen Intellektuellen, wie er früher vielleicht von Heinrich Böll, heute eher von Günter Grass, Enzensberger verkörpert wird? Naja, schon allein darin, dass es diese Institution einer regelmäßigen Kolumne, und zwar also wöchentlich oder 14-tägig, die in großen Medien, also in Printmedien, jedes Mal von demselben bedient wird, das gibt es ja bei uns kaum. Wo hat zum Beispiel Enzensberger oder hatte Böll oder wo hat sonst irgendwer eine regelmäßige Kolumne? Bei uns haben diese Kolumnen, die es regelmäßig gibt, nun ja, also gibt es auch. Das ist dann bei Brigitte und das ist dann die Ecke Heidenreich. Das ist doch schon ein bisschen eine andere Art von öffentlichem Einwirken. Also das große intellektuelle Schriftsteller etc. bei uns, also eine regelmäßige Institution haben, in der sie sozusagen auch zu tagespolitischen oder auch zu anderen Dingen regelmäßig Stellung nehmen, das kennen wir eigentlich gar nicht. In Italien gibt es das aber schon lange. Ich möchte allerdings auch, wie Schümer eben betont hat, betonen auch von mir aus, das ist nicht, dass die ganze Nation das liest. Es liest ein bestimmter Teil der Intelligenz hier, diese Kolumnen. Und die lasen auch schon in den 70er Jahren die Kolumnen von Pasolini. Und die lasen also auch das, was Claudio Magris schreibt und so weiter. Das ist eine sehr interessierte und sehr intelligente Minderheit, die aber natürlich leider nicht so viel Mehrheit gewinnen kann, dass sie dann also die Verhältnisse in Italien wesentlich ändert. Das ist der Zustand, den wir haben. Ne? Also Predigen für die Konvertierten. Naja, Predigen für die Konvertierten, das heißt natürlich dann auch, und das ist ja auch eine Funktion, die bei Intellektuellen, wie sie sich selbst nicht nennen, wie sie genannt werden, konstitutiv ist. Sie kritisieren ihre eigenen Leute für falsche Schritte. Kann sie nicht ersparen, Herr Eco. Die politische Situation ist nun mal, wie sie ist, wie sie Burkhard Gröber, wie sie Dirk Schümer kurz angedeutet hat, alles andere als erfreulich. Was bedeutet denn diese Regierung des Medienmonopolisten Berlusconi für Sie heute und welche Konsequenzen hat diese Regierung für Ihr Schreiben? Potrei essere beneficato dal governo Berlusconi. Voleva diminuire le tasse a chi guadagnava. Wenn Sie unter Konsequenzen Einbußen verstehen, dann müsste ich eher von Segnungen sprechen, die ich durch die Regierung Berlusconi erfahren habe. Schließlich wurden die Steuern für Besserverdienende gesenkt. Das passt mir natürlich, denn ich verdiene recht gut. Es schadet nur den anderen. Was sind nun die Konsequenzen? Wie Burkhard Gröber gesagt hat, muss man jene Menschen ermutigen, die es so sehen wie wir. Für diejenigen, die verzweifeln, ist es wichtig, ab und zu darauf hinzuweisen, dass es ein anderes Italien gibt. Zum Beispiel haben wir eine Bewegung gegründet, die sich Freiheit und Gerechtigkeit nennt. Inzwischen gehören ihr schon eine Menge Leute an. Sie schreiben Briefe und erfahren vielleicht auch durch das Internet, dass es auch außerhalb des Fernsehens so etwas wie eine öffentliche Meinung gibt, eine Bürgergesellschaft, die noch immer reagiert. Und wie Burkhard Gröber gesagt hat, glaube ich auch, dass der Intellektuelle immer gegen seine eigenen Freunde sprechen muss. Er muss diejenigen kritisieren, deren Meinungen er eigentlich teilt. Aber er hat eben auch die Aufgabe, Geistesgenossen zu bestärken, damit sie sich nicht entmutigen lassen. Coloro di cui condivide le idee. Ma talora deve anche parlare per dare coraggio a quelli che la pensano come lui e che potrebbero sfiduciarsi e potrebbero abbattersi. Nun, wird jedenfalls in deutschen Medien diese Regierung Berlusconi einerseits als Popanz hingestellt, andererseits aber auch ein bisschen, verzeihen Sie die das respektierliche Formulierung, ein bisschen als Lachnummer. Ja, da würde es mich mal interessieren, als Italiener, haben Sie eigentlich für möglich gehalten, dass Berlusconi sich so lange an der Macht hält, dass er an der Macht bleibt? Er ist, glaube ich, der am längsten amtierende italienische Staatschef. Seit Julius Caesar. Naja, nicht ganz seit Julius Caesar, aber seit 45 jedenfalls. Sì, certamente, ma non è la colpa di Berlusconi. Ja, natürlich, bloß ist das nicht Berlusconis Schuld. Die Schuld liegt bei den Italienern. Er macht nur seine Arbeit. Und er ist diffamiert worden dafür, dass es in seinem Handeln ständig einen Interessenkonflikt gebe. Aber da ist kein Konflikt. Seine Interessen stimmen einfach miteinander überein. Seine privaten Interessen, die der Regierung und die des Staates, stimmen schlichtweg überein. Quelli del governo, quelli dello Stato coincidono. Quindi viene diffamato dicendo che c'è questo conflitto di interessi. Non c'è conflitto. C'è l'identità assoluta. Quindi ich habe auch das Buch von Umberto Eco gelesen über die Schönheit, was gleichzeitig mit herausgekommen ist. Und da möchte ich eine Frage an den Meister anknüpfen, weil am Ende kommt bei sehr viel Lob der von den Menschen im Abendland vor allem hervorgebrachten Konzepte des Schönen, ganz zum Schluss, als es an die Mediengesellschaft geht, doch kommen Absätze, die sehr, sehr skeptisch, das Durcheinander, das auf allen Kanälen gezeigte, nicht mehr auf einen Hut zu bringende, die Kakophonie des Zeichens. Und da habe ich ein bisschen auch das Fernsehzeitalter drin gelesen. Vielleicht habe ich da den Schriftsteller Eco falsch eingeschätzt. Deswegen, wo ich gerade die gute Gelegenheit habe, wollte ich das fragen. Ist es eine Resignation vor den vielen Bildern der vielen Kanäle, auf denen die ganze Zeit Shampooflaschen herumtanzen? Oder habe ich das überinterpretiert? Esagerata da parte sua. Das ist eine überzogene Interpretation von Ihnen. Denn es gibt da ein Unglück, das Schriftstellern immer wieder passiert. Ich kann ein Buch schreiben wie dieses hier, das von den 30er Jahren handelt, oder eines wie Baudolino, das im Mittelalter spielt. Aber die erste Frage, die die Journalisten immer stellen, lautet: Wie ist Ihr Verhältnis zu Berlusconi? Dabei, Himmel nochmal, man kann doch nicht sein ganzes Leben lang immerzu über Berlusconi sprechen. Wenn jemand heute ein Buch über Kant schreibt, dann wird er gefragt, worin besteht Ihre Anspielung auf Berlusconi? Es gibt keine, antwortet dann der Autor, denn, Verzeihung, dies ist ein Buch über Kant. Die Anspielung auf Berlusconi besteht vielleicht darin, dass Berlusconi Kant nicht liest. Aber das ist wieder ein anderes Problem und keine Anspielung. Die beiden waren etwa gleich groß, glaube ich. 1,55 Meter. Sì, ma l'altro usciva fuori solo alle 6 di sera. Vabbè. Voglio dire, no, libro sulla bellezza di cui sono. Ja, bloß der eine ging immer erst gegen 6 Uhr abends aus dem Haus. Ich wollte noch anfügen, das Buch über die Schönheit, das ich nicht verfasst, sondern nur herausgegeben habe, beschäftigt sich mit einem Begriff, der sich durch die Jahrhunderte hindurchzieht. Und wenn Sie jetzt auf die Analyse im letzten Kapitel anspielen, dann bezieht sie sich nicht nur auf die italienische Gesellschaft oder auf die russische oder die amerikanische. Dazu kommt, dass ich dieses Buch konzipiert hatte, bevor ich das Schlusskapitel schrieb. In diesem letzten Kapitel ist davon die Rede, dass es heute kein festes Schönheitsideal mehr gibt, sondern eine Art Polytheismus der Schönheit. Das Buch wäre aber auch ohne das letzte Kapitel dasselbe Buch geworden. Es trägt einfach dem Umstand Rechnung, dass wir es hier mit einer ganz bestimmten Gesellschaft zu tun haben, nämlich derjenigen, in der wir leben. Man könnte genauso gut die erste Hälfte des Buches betrachten, in der von den Griechen und vom Mittelalter die Rede ist oder von der Renaissance. Ich entwickle nur eine Idee, die ich schon in meiner Zeit als Privatdozent der Ästhetik hatte. Jede Epoche hat ihre eigenen Schönheitsideale und es gibt kein platonisches, universales Konzept der Schönheit. Ein französisches Sprichwort sagt, le crapaud est beau pour sa crapaude. Das trifft genau den Kern. Für den Kröterich ist seine Kröte schön. Che ogni epoca ha il suo concetto di bellezza, quindi non c'è un universale platonico. e che, come diceva un proverbio francese, il rospo è bello per la sua rospa. Il crapaud è bon pour sa crapaude. Lucia Braun. Signor Professore, ich verstehe total, dass Sie das nervt, dass Sie auf Berlusconi angesprochen werden und Sie viel lieber über Ihre Bücher sprechen wollen. Aber wenn wir hier in Deutschland einen der wenigen kritischen Geister direkt hier sitzen haben, dann ist doch klar, dass wir von Ihnen eine Antwort auf die Frage wollen, warum haben die Italiener Berlusconi gewählt? No, ma adesso facciamo soltanto una frase. Un discorso molto serio ed è legato proprio a voi tedeschi. Jetzt müssen wir das, glaube ich, noch einmal ganz ernsthaft betrachten. Und das hat auch etwas mit euch Deutschen zu tun. Als die Mauer gefallen war, sich das russische Imperium auflöste, hatte Amerika kein Interesse mehr, die christdemokratische Partei in Italien zu verteidigen. Die Richterschaft kritisierte die Christdemokraten für ihr Finanzgebaren. Und am Ende verschwand diese Partei. Berlusconi hatte ganz einfach die geniale Idee, die Lücke, die sich da gebildet hatte, zu füllen. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Alle, die vorher die Christdemokraten gewählt haben, außer vielleicht ein paar, die ins linke Lager gewechselt sind, aber jedenfalls alle anderen, wussten politisch nicht mehr wohin und haben sich Berlusconi zugewandt. Insofern ist das ein politisches Theorem, das eigentlich ganz klar zu erkennen ist. Er hatte die Idee, diese enorme Lücke auszufüllen. Und diejenigen, die ihn wählten, hätten ja nicht plötzlich alle linksradikal werden können. Erano mica tutti i voti che potevano andare all'estrema sinistra. Vertief man nicht an der Stelle. E quando ha vinto Berlusconi, una persona che non nomino, perché una persona molto, molto. Und als er dann gewonnen hatte, hat eine Person, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, weil es ein sehr, sehr wichtiger Mann ist, gesagt: Stell dir vor, wir haben 50 Jahre lang geglaubt, die Christdemokraten würden uns vor dem Kommunismus schützen, und stattdessen haben sie uns gegen den Faschismus verteidigt. E invece ci difendeva contro il fascismo. Na gut, ich glaube, das sind jetzt sehr deutliche Worte gewesen zu Berlusconi-Herkunft und was er will von der Welt. Aber eine Folgerung, die ich vorher meinte mit meiner Formulierung der Konsequenzen für ihr Schreiben, jetzt mal etwas abstrakter, möchte ich doch noch mal eine Frage dazu stellen. Nämlich, Sie haben sich doch immer als Teil des alten Projekts der Aufklärung verstanden. Mit dieser politischen Erfahrung der letzten Jahre jetzt, halten Sie an diesem Projekt fest? Oder verzweifeln Sie daran? No, sto. Ma c'era un grande pensatore cattolico che mi. Es gab mal einen großen katholischen Denker, der mich sehr stark beeinflusst hat, Emmanuel Mounier. Und der hatte das Konzept des tragischen Optimismus entwickelt. Diese Vorstellung hat mir immer gefallen, denn die Menschen sind, wie sie sind. Die Welt wird immer schlechter. Aber wir werden irgendwie durchkommen. Il mondo va sempre peggio, ma per Dio ce la faremo. Damit kann man leben. Jetzt habe ich bei meiner kurzen Einführung so getan, als handle es sich bei Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana um einen ganz normalen Roman. Das ist aber eine eklatante Lüge, dieses Buch trägt. Zu Berlusconi. Über Berlusconi? Nein, nein, das nun überhaupt nicht, ja. Dieses Buch trägt aber nämlich eine ganz kuriose Gattungsbezeichnung im Untertitel. Da heißt es nämlich ein illustrierter Roman. Und tatsächlich finden sich unzählige farbige Abbildungen in diesem Buch. Da muss ich Sie doch mal fragen, Heiko, wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Form? Warum ein illustrierter Roman? Perché tutti i libri in tutti i secoli sono stati illustrati. È solo oggi che non li illustriamo più. Die Bücher aus allen Jahrhunderten waren illustriert. Nur heute bebildern wir Bücher nicht mehr. Die großen Inkunabeln, die Chronik von Nürnberg, alle diese Bücher sind voller Bilder. Denken Sie nur an die Hypnerotomachia Polyphili. Alle Bücher des 19. Jahrhunderts, die wir gelesen haben, Jules Verne, Salgari, Karl May, Pinocchio, waren natürlich illustriert und natürlich auch Max und Moritz. Nur heute, vielleicht weil es Kino und Fernsehen gibt, enthalten die Bücher keine Bilder mehr. Aber die Romane meiner Kindheit oder die Bücher meiner Eltern und Großeltern waren alle bebildert. Das ist einfach der normale Zustand eines Buches. Das Buch an sich ist illustriert. Sie haben mir bei C'ho una bellissima edizione della Heinecke Fuchs, tutta illustrata. Ma erano illustrati. C'ho una bellissima edizione di Rabelais, tutta illustrata. Ich habe wunderschöne Ausgaben von Heinecke Fuchs und von Rabelais. Sie sind alle illustriert. Frage ich also mal ganz handwerklich gesprochen, wie sind Sie denn an das Material dieser unzähligen Abbildungen, das sind Comics, Trivialromane und so weiter, für Ihr Buch gekommen? Das muss doch eine enorme sammlerische Tätigkeit gewesen sein. Intanto, primo teorema, io non so gli altri autori. Io scrivo un romanzo per concedermi 4, 5, 6 anni di ricerca e quello è il mio divertimento. Se no, non ci sarebbe divertimento. Ich weiß nicht, wie es andere Autoren halten, aber ich gönne mir, wenn ich einen Roman schreibe, 4 bis 5 Jahre Recherchen. Und darin besteht mein besonderes Vergnügen. Sonst hätte ich einfach keinen Spaß an meiner Arbeit. Natürlich ist das auch ein Grund, warum ich keine Liebesgeschichten schreibe, nach dem Motto, er liebt sie, sie betrügt ihn und am Ende verlassen sie sich. Denn welche Art von Recherchen bräuchte ich für eine solche Geschichte? Diese Story kennt man schon. Da gibt es nicht mal ein In-vitro-Experiment, das ich machen könnte. Das würde allerdings auch meine Frau ziemlich aufregen. Dieses Mal gab es dreierlei Quellen für meine Recherchen. Zum einen ist es meine Bibliothek. Ich habe eine Menge Dinge aus meiner Kindheit aufbewahrt, auch Kinderbücher und so weiter. Das, was ich verloren hatte, etwa durch Umzüge, das habe ich langsam auf verschiedenen Flohmärkten wieder zusammengekauft. Ich hatte zum Beispiel die Schulbücher aus meinen ersten 4 Schuljahren nicht mehr. Aber auf diesen Märkten habe ich sie dann wieder gefunden. Und eine zweite Quelle waren Bücher, an die ich mich erinnerte und die ich dann auf dieselbe Weise versucht habe, wiederzubeschaffen. Meine Mutter hatte etwa ein Gebetbuch von Philothea auf dem Nachttisch. Aber ich besaß es eben nicht mehr. Eines Tages habe ich es an einem Flohmarktstand wieder entdeckt für 20 Euro. Die dritte Quelle ist sicher heute das Internet. Zum Beispiel fragte ich mich, wo bloß die Briefmarkensammlung gelandet war, die ich im Alter von 12 Jahren besaß. Ich habe sie im Internet wiedergefunden. Genau die gleichen Briefmarken, an die ich mich erinnerte. Also für diese 200 Abbildungen, die letztendlich im Buch sind, habe ich 2000 Bilder gesammelt. Darin bestand eigentlich das wirkliche Vergnügen an dieser Arbeit. L'ho ritrovata tutta su internet, gli stessi francobolli che ricordavo a memoria. Ecco, quindi per queste 200 cosa sono illustrazioni ho raccolto almeno 2000 immagini e quello era il vero e proprio divertimento, ecco. Questo è la poubelle, ecco. Sie schreiben über Bodoni, über den Protagonisten in Ihrem Buch, der ja Antiquar ist und Sammler ist. Schreiben Sie, dass die Sammelleidenschaft etwas Anales ist, etwas Neurotisches ist? Nevrotico, anale. Anale. Genau. È stata fatta la psicanalisi del collezionismo, certo. Ja, anal, neurotisch, nennen Sie es, wie Sie wollen. Die Psychoanalyse der Sammelleidenschaft ist ja weitgehend bekannt. Es gibt da durchaus anale Züge im freudschen Sinne. Ich bin ein Sammler alter Bücher. Und deshalb verstehe ich Sammler, die, wenn sie ein Buch aus dem 19. Jahrhundert besitzen, in dem die Seiten noch nicht aufgeschnitten sind, das Buch so lassen, weil sie es nicht zerstören wollen. Ich selber schneide die Seiten aber auf, denn ich will das Buch ja lesen. Manchmal schreibe ich sogar Anmerkungen an den Rand, allerdings mit Bleistift. Aber die Sammelleidenschaft besteht nun mal im Besitz und auch in der Anhäufung von Objekten. Das muss so sein, sonst könnte man die Bücher ja auch in einer Bibliothek lesen oder als Faksimile. Oppure oggi ci sono degli ottimi facsimili, quindi Certamente, certamente. Cioè, Sie würden eher Goethe folgen, der sagt, Sammler sind glückliche Menschen? E di, bisogna vedere cosa colleziona, perché uno degli elementi della malattia del collezionismo, ogni tanto si sente che qualcuno... Es kommt darauf an, was man sammelt. Es gibt nämlich auch Züge der Sammelleidenschaft, die ins Krankhafte gehen. Ich denke da zum Beispiel an Fälle von Kunstraub. Da verschwindet ein Picasso oder Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde die Mona Lisa gestohlen. Das kommt daher, dass ein Sammler das Bild ganz für sich haben will, um es sich jeden Abend ganz allein anschauen zu können. Hier wird das Sammeln zur Krankheit, denn ein echter Sammler will natürlich seine Sammlung anderen zeigen. Das ist wie mit den Filmkomödien. Haben Sie schon mal versucht, sich einen lustigen Film allein anzuschauen? Sie lachen dabei nicht. Sie müssen einfach in Gesellschaft sein, sonst ist es eine Qual. Und so ist es eben auch mit dem Sammeln. Ich habe mich angestrengt, um die schönsten Dinge zusammenzutragen. Aber natürlich möchte ich, dass die anderen sie auch sehen. Freilich gibt es da auch Unterschiede. Denn jemand, der Bilder sammelt, kann eben seine Freunde einladen und sagen, schaut mal, was ich hier Schönes habe. Die Freunde sind dann meistens begeistert. Aber bei einem Büchersammler ist das anders. Er kann zwar seine Schätze zeigen, etwa ein Buch aus dem 16. Jahrhundert, aber wenn sein Freund nicht gerade selbst ein Fachmann ist, wird ihm das überhaupt nicht sagen. Daher sind die Leiden des Sammlers größer als die Freuden. Denn oft hat er niemanden, mit dem er seine Freude teilen kann. Außer vielleicht andere Sammler. Aber die werden dann gleich neidisch. Also, das Ganze ist eine Hölle. Was mich noch interessieren würde bei dem, Ihr Held im Buch, der Jambo, hat ja nun seine gesamte Kindheit mit den Büchern vergessen und muss das alles wiederlesen, um sich zu erinnern. Sie sind nun quasi der Hüter der Weltliteratur auf zwei Beinen. Hatten Sie die Kinderbücher, die Sie gelesen hatten, auch vollständig vergessen und haben das Buch darum geschrieben, um eine Rechtfertigung zu haben, das alles wiederzulesen? Oder wussten Sie ziemlich genau, wonach Sie gesucht haben? Sapevo tutto. Non avevo, das hatte ich mir gedacht. Non avevo dimenticato nulla. Quindi se andavo per bancarelle o per internet era per trovare. Ich wusste noch alles. Nichts hatte ich vergessen. Deshalb konnte ich bei meinen Streifzügen auf Märkten oder im Internet immer sehr spezifisch suchen. Ich wusste immer genau, welches Buch ich wollte. Leider gibt es zwei, drei Bücher, die ich nicht gefunden habe. Und das habe ich schon damals als eine Niederlage empfunden. Aber im Allgemeinen war mein inneres Gedächtnisgebäude bereits vollständig ausgestattet, als ich die Arbeit an diesem Buch begann. Es ist übrigens keine Autobiografie. Es will eher die Autobiografie einer Generation sein. Deshalb habe ich auch nur Dinge beschrieben, an die sich außer mir noch andere erinnerten. Es war mir sehr wichtig, eine Art kollektiver Biografie einer Generation zu schaffen. Als das Buch in Italien erschien, haben mir eine Menge Menschen zwischen 50 und 60 Jahren Briefe geschrieben, in denen sie sagten, das ist mir auch passiert, das hätte ich auch schreiben wollen. Das gefällt mir, denn ich wollte die Geschichte einer Generation schreiben. Ich habe mir dafür eine Figur ausgesucht, die ganz anders ist als ich, die noch nie eine Zeile verfasst hat und die auch politisch keine sehr präzisen Vorstellungen hat. Natürlich besitzt sie viele meiner Erinnerungen, aber eben auch einige Erinnerungen, die von jemand anderem stammen. Nicht immer leicht zu trennen, wenn mich jemand fragt, ist das deine Erinnerung oder die von jemand anders? Poi gli ho dato naturalmente molti dei miei ricordi, ma anche dei ricordi di qualcun altro. Ecco, quindi se qualcuno mi chiede, ma questo è un ricordo tuo o di un altro? Vielleicht ein Familienmitglied, ein Verwandter. Vielleicht ein Verwandter oder ein Familienmitglied, weil er doch recht nah, er sammelt auch Bücher, er ist aus derselben Zeit. Ein Bruder im Geiste vielleicht. Ma sì, o se vuole una media della generazione. Io credo che chiunque ha vissuto la mia generazione in Italia più o meno ha questi ricordi, ricorda queste canzoni, ha letto. Ja, wenn Sie so wollen, handelt es sich um eine Art Querschnitt durch eine Generation. Jeder, der zu meiner Zeit in Italien gelebt hat, besitzt mehr oder weniger die gleichen Erinnerungen. Wir haben dieselben Bücher gelesen. Mit diesem Buch wollte ich eben zeigen, dass dies eine schizophrene Generation ist. Denn einerseits haben wir eine recht strenge, autoritäre Erziehung genossen, Und auf der anderen Seite gab es fröhliche Musik, amerikanische Songs und Comics. Darin hat sich Italien sehr von Deutschland unterschieden, wo diese Dinge zu dieser Zeit ja gar nicht hinkamen. Wir hatten also eine Art Ausgleich. Federico Fellini, der ein wenig älter ist als ich, sagte einmal seinem Freund, dem Journalisten Enzo Biagi, es ist wirklich ein Wunder, dass wir keine völligen Idioten geworden sind. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir das nicht geworden sind, ist die Schizophrenie. Es gab zwei verschiedene Einflüsse. Und ich habe in diesem Buch versucht, sie beide zu beschreiben. Journalista Enzo Biagi, a proposito della loro gioventù, caro mio, se non siamo diventati degli idioti, è stato proprio un miracolo. Allora, perché non sono diventati, non siamo diventati degli idioti? Proprio perché c'era questa schizofrenia. C'erano due tipi di influenza. Ecco, io ho cercato di raccontare nel romanzo questo muore che si crea quando due influenze diverse si sovrappongono. Es wäre ja auch schwer vorstellbar, dass ein deutscher Autor mit der Gelassenheit, mit der Ironie, mit dem Humor die Nazizeit beschreibt, also über Schnulzen, über Schlager, über Comics, weil es diese Parallelwelten ja bei uns gar nicht gab. Also in der deutschen Geschichte hat die Gleichschaltung sehr viel konsequenter durchgesetzt als in Italien, wo eben ein Nebeneinander von amerikanischem Comic, italienischem Schnulzenlied und patriotischer Heldenverehrung. Alles hat nebeneinander existiert. Und ich glaube, das zeigt auch schon den Unterschied. Man könnte sich, glaube ich, keinen deutschen Autor im Alter von Umberto Eco vorstellen, der so ein Buch schreibt, oder? Das Material eines solchen Romans sähe ganz sicher ganz anders aus. Aber natürlich gab es auch eine Trivialkultur, eine Unterhaltungskultur in der Weimarer Republik und selbst während des Dritten Reichs. Insofern, wenn Sie sagen, schwer vorstellbar, ich glaube, als Literaturkritiker träume ich manchmal davon, dass so ein Stoff bearbeitet werden könnte, wie Umberto Eco das in diesem Roman tut. Aber was haben wir hier eigentlich vorliegen? Ist denn das jetzt die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana, Horribile Dictu, ein italienischer Poproman? Das scheint doch diese Forderung von Leslie Fiedler damals 1968 war es, glaube ich, auch. Cross the border, bridge the gap, also die Überwindung dieser Spaltung in E und U, mustergültig zu erfüllen. Das würde, glaube ich, meiner Meinung nach das Buch zu einseitig sehen. Es sind diese popkulturellen Elemente verarbeitet, aber es geht ja auch um ganz anderes. Was vielleicht gerade deutsche Leser nicht so schmecken können, ist beispielsweise die Küche der Lange. Das ist eine sehr schöne ländliche Region in der Nähe von Umberto Ecos Geburtsstadt Alessandria, wo der Roman ja großenteils seinen Verlauf nimmt, weil der Held dort das Haus seiner Kindheit mit den Büchern und Dachböden seiner Kindheit wiederfindet. Aber das ist eben auch eine Gegend mit einem ganz bestimmten Erdgeruch, einem Nebel, einem niedrigen Sonnenstand im Herbst, wo die Sonne über den Hügeln ein ganz bestimmtes Licht erzeugt und auch einer exquisiten Küche, weißer Trüffel beispielsweise, wird dort gegessen, eine dem Kokain sehr vorzuziehende weiße Droge, die man auch durch die Nase zu sich nimmt. Und diese Dinge können die italienischen Leser meist sehr viel besser dekodieren. Und Umberto Eco wird da sehr, sehr sinnlich und er schildert diese Landschaft mit einer großen, und da muss ich insistieren, autobiografischen Liebe. Das ist dann nicht nur das Spielen mit den Comics und der Lektüre, die ein ganzes Volk in der Generation gehabt hat, sondern das ist auch ein Spiel mit Jugenderinnerungen. Da bin ich einfach mal so dreist, der Meister kann mir ja gleich komplett widersprechen und sagen, er hat Jugenderinnerungen nur aus Fabriken und von ganz anderen Gegenden, aber ich habe das darin so gelesen. Und dieses beispielsweise, dieses ländliche Italien der Resistenza kommt dort auch in einer sehr, sehr anrührenden und sinnlichen Form rüber. Dann gibt es noch die Episode, die auch, da wird die Pop, mit der Popkultur gespielt allerdings, dass er, der Held, unser Jambo, in die Resistenza eingreift und eine Gruppe geflohener Kosakensoldaten vor den Nazis verteidigt. Darin könnte man auch wieder sehen, das ist der Übergang von dem Popkulturellen ins Biografische. Das Kind liest die ganze Zeit die Abenteuercomics von Flash Gordon und von irgendwelchen Mussolini-Lanzern in Afrika und fängt dann an, sich selber hereinzuträumen, er könnte doch nun auch in diesen Krieg eingreifen und den Soldaten, die auf der Flucht sind, die Rettung bescheren, weil er als kleiner Junge das Terrain am allerbesten kennt. So muss man diesen Roman, so lese ich es jedenfalls, als eine Mischung aus all dem lesen. Aber man würde sehr viel zu kurz greifen, wenn man darin nur eine Collage, eine Art Comic-Pop-Collage aus Versatzstücken der Literatur sähe. Gäbe es nicht eine übergreifende Biografie, eine individuelle sinnliche Erfahrung, die das alles zusammenbindet, Bände, dann hätte dieses Buch nicht diesen, wie ich finde, großen und anrührenden ästhetischen Reiz. Burkhard Gröber. Ja, ich kann das also noch vielleicht dahingehend ergänzen. Also ich bin da ganz derselben Ansicht. Man kann fast sogar schon wieder auch sagen, alle Romane von Eco waren irgendwo autobiografisch. Irgendwo heißt natürlich dann jedes Mal ein bisschen woanders. Also sogar der erste Roman, Der Name der Rose, lässt sich nicht auf ein Label festlegen. Also entweder Klosterkrimi, wie es oft sehr platt gesagt wird, oder historischer Roman allgemein oder sowas, oder Mittelalterkrimi. Das sind alles immer nur bestimmte Labels, die gerade mal so ein bisschen an einer Ecke bappen und dann halt doch wieder nicht. Wenn man nämlich dann in den Text reingeht und andere und bestimmte Kapitel liest, merkt man, da sind ganz viele auch aktuelle Bezüge bloß ein bisschen verwandelt. Und man kann sogar so weit gehen zu sagen, sogar Baudolino, der Roman, der am weitesten zurück in der Vergangenheit spielt, im 11., im 12. Jahrhundert, ist, wenn man so will, eine Ideal-Autobiografie, in der sich der Autor sozusagen selbst 700 Jahre zurück in die Geschichte versetzt hat. Denn Baudolino ist genau da geboren und aufgewachsen, wo der reale Autor aufgewachsen ist, in derselben Landschaft, spricht fast dieselbe Sprache, ein bisschen verspielt zurückgesetzt ins Mittelalter. Dasselbe Spiel haben sie im Foucault'schen Pendel. Da wird, das ist auch nicht nur einfach ein Roman, der sozusagen jetzt alle Verrücktheiten der Esoterik einfach der Reihe nach auflistet, sondern das ist in Wirklichkeit, und am Gegenende ist es sogar, gibt es sogar ganz deutliche Parallelen zu dem jetzigen Roman. Da werden genau die gleichen Geschichten nicht mit dem Dachboden, aber mit dem Landhaus und so weiter erzählt und mit den Partisanen und mit den Brigate Nere und so weiter. Das sind immer ganz massive autobiografische Elemente. Ich würde so weit gehen zu sagen, der jetzige neueste Roman ist der ernsthafteste autobiografische, natürlich in der Substanz, nicht in der Oberfläche. Die Oberfläche ist eine erfundene Person und erfundene Zusammenhänge, die nur sozusagen locker zu tun haben mit denselben Lebensbedingungen. Aber in der Substanz, ich bitte Sie, das ist für mich ein Bekenntnis zum Teil. Ich glaube, dass das Spannende an dem Roman, wie immer bei Eco, die vielen verschiedenen Ebenen sind. Es ist eine Dokumentation einer Epoche auf der einen Seite, es ist eine Autobiografie, also auch ein Entwicklungsroman, eine Person, die sich entwickelt, und es ist natürlich auch, wie immer bei Eco, ein Buch mit intertextuellen Bezügen. Es verweist auf andere Texte, es ist ein Spiel mit Namen, mit Figuren, mit seinen eigenen Texten, mit anderen Texten, und deswegen glaube ich, kann man, wie alle Eco-Bücher, das auf verschiedenen Ebenen lesen. Auf der Oberfläche, in der Tiefe und weiß ich nicht, wahrscheinlich noch auf fünf anderen, im Unterbewussten oder wie auch immer. Jetzt sind wir mit unseren Wertungen im Grunde schon ein wenig vorgeschossen, habe ich das Gefühl. Machen wir vielleicht an dieser Stelle fairer halbe dem Publikum gegenüber, den Hörern gegenüber eine Zäsur, und kommen wir zur Lesung, damit man sich pars pro toto vielleicht das eigene Urteil bilden kann. Umberto Eco wird nun ein Stückchen auf Italienisch lesen, dann übernimmt Burkhard Gröber, sein deutscher Übersetzer, mit der deutschen Version, und ganz zum Schluss hören wir nochmal den Autor selbst in der Originalsprache. Herr Eco, bitteschön. Beh, in italiano solo due pagine, ecco, per non dell'inizio. No, ma prima volevo fare una premessa. Guarda che quello che avete detto voi due si potrebbe dire di qualsiasi autore. Aber nur zwei Seiten auf Italienisch vom Anfang, damit es nicht zu lang wird. Aber vorher würde ich noch gern etwas anfügen. Das, was Sie beide gerade gesagt haben, das könnte auf jeden Schriftsteller passen, von Vergil bis Ian McEwan. Soll ich dazu nichts mehr sagen? Es ist nur so, dass ich mit Burkhard Gröber seit dem Namen der Rose zusammen auf Lesereisen gehe. Wir haben schon einmal versucht, eine Liste mit den 12 dümmsten Antworten zu erstellen, die man auf die 12 dümmsten Fragen geben kann. Und die letzte Frage aus diesem Katalog lautete: Was war die dümmste Frage, die man Ihnen je gestellt hat? Und die dümmste Frage war: Mit welcher Figur in Ihrem Buch identifizieren Sie sich am stärksten? Meine, wie ich finde, nicht dumme Antwort darauf war: Mit den Adverbien. Denn es ist doch so, die Autobiografie liegt im Wesentlichen im Stil. E la mia risposta non stupida era con gli avverbi. L'autobiografia sta anzitutto nello stile. Ecco. E lei come si chiama? Aspetti, ce l'ho sulla punta della lingua. Tutto è cominciato così. Mi ero come risvegliato da un lungo sonno e però ero ancora sospeso in un grigio lattiginoso. Oppure non ero sveglio ma stavo sognando. Era uno strano sogno, privo di immagini, popolato di suoni, come se non vedessi ma udissi voci che mi raccontavano che cosa dovessi vedere. Mi raccontavano che non vedevo ancora nulla, salvo un fumigare lungo i canali dove il paesaggio si dissolveva. Bruges, mi ero detto, ero a Bruges. Ero mai stato a Bruges, la morta, dove la nebbia fluttua tra le torri come l'incenso che sogna, una città grigia, triste come una tomba fiorita di crisantemi, dove la bruma pende slabbrata dalle facciate come un arazzo. La mia anima detergeva i vetri del tram per annegarsi nella nebbia mobile dei fanali. Nebbia, mia incontaminata sorella. Una nebbia spesso opaca che avviluppava i rumori, faceva sorgere fantasmi senza forma. Alla fine arrivavo a un baratro immenso, vedevo una figura altissima, avvolta in un sudario, la faccia del candore immacolato della neve. Mi chiamo Arthur Gordon Pym. Masticavo la nebbia, i fantasmi passavano, mi sfioravano, si dileguavano, le lampadine lontano luccicavano come i fuochi fatui di un camposanto. Qualcuno cammina al mio fianco senza rumore, come se avessi i piedi nudi, cammina senza tacchi, senza scarpe, senza sandali, una falda di nebbia mi striscia sulla gota, una frotta di ubriachi urla laggiù, in fondo al traghetto. Il traghetto? Non lo dico io, sono le voci. La nebbia arriva su piccole zampe di gatto, c'era una nebbia che sembrava che il mondo l'avessero tolto. Eppure ogni tanto era come se aprissi gli occhi e vedessi dei lampi, sentivo delle voci. Non è coma vero e proprio, signore. No, non pensi all'encefalogramma piatto, per carità. C'è reattività. Qualcuno mi proiettava una luce negli occhi, ma dopo la luce era di nuovo buio. Sentivo la puntura di uno spillo da qualche parte. Vede, c'è motilità. Maigret si immerge in una nebbia talmente fitta che non vede neppure dove metti i piedi. La nebbia pullula di forme umane, brulica di una vita intensa e misteriosa. Maigret? Elementare, caro Watson, sono 10 piccoli indiani. È nella nebbia che scompare il bastino dei Baskerville. La cortina di vapori grigi andava poco a poco perdendo le sfumature grigiastre, il calore dell'acqua era diventato fortissimo, la sfumatura di latte più intensa, poi siamo stati trascinati nelle fauci di una caterata dove un baratro immane si spalancava per imbiottirci. Sentivo gente che parlava intorno a me, volevo gridare e avvertirli che ero lì. C'era un ronzio continuo, come se fossi divorato da macchine celibi dai denti acuminati. Ero nella colonia penale, sentivo un peso sulla testa come se mi avessero infilato la maschera di ferro, mi pareva di vedere luci azzurre, c'è asimmetria dei diametri pupillari, avevo frammenti di pensieri, certo mi stavo svegliando ma non potevo muovermi, se solo potessi star sveglio. Ho dormito di nuovo, ore, giorni, secoli, era tornata la nebbia, le voci nella nebbia, le voci sulla nebbia. Seltsam im Nebel zu wandern. Che lingua è? Mi sembrava di nuotare nel mare, mi sentivo vicino alla spiaggia, ma non ce la facevo raggiungerla. Nessuno mi vedeva e la marea mi riportava via. Per piacere, ditemi qualcosa, per piacere, toccatemi. Ho avvertito una mano sulla fronte, che sollievo. Un'altra voce, signora, ci sono storie di pazienti che si svegliano di colpo e se ne vanno via con le loro gambe. Qualcuno mi disturbava con una luce intermittente, con il vibrare di un diapason. Era come se mi avessero posto sotto il naso un vasetto di senape, poi uno spicco d'aglio, la terra un odore di funghi. Altre voci, ma queste da dentro, lunghi lamenti di vaporiera, preti nella nebbia informi che vanno in riga San Michele in bosco. Il cielo di cenere, nebbia su per il fiume, nebbia giù per il fiume, nebbia che morde le mani della piccola fiammiferaia. I passanti dei ponti dell'isola dei cani guardano un infimo cielo di nebbia, avvolti essi stessi nella nebbia come in una mongolfiera sospesa sotto la nebbia bruna che io non credea che morte tanta n'avesse disfatta, odore di stazione e fuliggine. Un'altra luce più leggera mi sembra di intendere attraverso la nebbia il suono delle cornamuse scozzesi che si rinnova nella brughiera. Altro lungo sonno, forse. Poi una schiarita. Sembra d'essere in un bicchiere di acqua e anice. Das jetzt auf Deutsch. Und wie heißen Sie? Warten Sie, ich hab's auf der Zunge. So hatte das Ganze angefangen. Ich war wie aus einem langen Schlaf erwacht, aber um mich herum lag alles noch in einem milchigen Grau. Oder ich war gar nicht wach, ich träumte. Es war ein seltsamer Traum, ohne Bilder, nur Töne. Als ob ich nichts sah, nur Stimmen hörte, die mir erzählten, was ich sehen sollte. Und sie erzählten mir, dass ich noch nichts richtig sah. Nur ein nebliges Wabern längs der Kanäle, wo die Landschaft verschwamm. Brügge, sagte ich mir. Ich war in Brügge. War ich jemals in der toten Stadt Brügge gewesen? Wo der Nebel zwischen den Türmen wabert wie der träumende Weihrauch, eine graue Stadt, traurig wie ein chrysanthemenbekränztes Grab, wo der Nebel zerschlissen wie ein alter Wandteppich an den Fassaden hängt. Meine Seele putzte die Scheiben der Trambahnfenster blank, um in den mobilen Nebel der Ampeln zu tauchen. Nebel, mein kontaminierter Bruder. Ein dichter, undurchdringlicher Nebel, der die Geräusche dämpfte und formlose Gespenster auftauchen ließ. Schließlich gelangte ich an einen tiefen Abgrund und sah eine riesenhafte Gestalt, eingehüllt in ein Grabtuch. Und die Hautfarbe dieser Gestalt glich dem makellosen Weiß des Schnees. Mein Name ist Arthur Gordon Pym. Ich kaute den Schnee, die Gespenster zogen vorüber, streiften mich und lösten sich auf. Die fernen Lampen flackerten wie Irrlichter auf einem Friedhof. Jemand geht neben mir, lautlos, als wäre er barfuß. Er geht ohne Absätze, ohne Schuhe, ohne Sandalen. Ein Nebelschwaden streift mich an der Wange. Eine Handvoll Betrunkener grölt unten am Ende der Fähre. Fähre? Das sage nicht ich, es sind die Stimmen. Der Nebel kommt auf kleinen Katzenpfoten. Es war ein Nebel, der aussah, als hätte man die Welt weggenommen. Und doch war mir ab und zu, als öffnete ich die Augen und sähe Lichter. Ich hörte Stimmen. Das ist nicht mehr richtiges Koma. Nein, Signora, denken Sie nicht an das flache EEG. Ich bitte Sie, da ist Reaktionsbereitschaft. Jemand leuchtete mir in die Augen, aber nach dem Licht war es wieder dunkel. Ich spürte den Stich einer Nadel irgendwo. Sehen Sie, da ist Bewegungsvermögen. Maigret taucht in einen so dichten Nebel, dass er nicht einmal sieht, wohin er die Füße setzt. Der Nebel wimmelt von menschlichen Gestalten, er brodelt von einem prallen und geheimnisvollen Leben. Maigret? Elementar, lieber Watson. Es sind 10 kleine Negerlein. Es ist der Nebel, in dem der Hund von Baskerville verschwindet. Der Vorhang aus grauem Rauch verlor allmählich seine graue Färbung. Die Temperatur des Wassers war sehr gestiegen und seine milchige Tönung deutlicher denn je. Dann stürzten wir in die Umarmungen des Katarakts, wo sich ein Abgrund öffnete, um uns zu verschlingen. Ich hörte Leute um mich herreden. Ich wollte rufen und ihnen zu verstehen geben, dass ich da war. Ein Sirren war zu hören, als würde ich von einer Foltermaschine mit nadelscharfen Zähnen zerrissen. Ich war in der Strafkolonie. Ich spürte ein Gewicht am Kopf, als hätte man mir die eiserne Maske angelegt. Mir war, als sähe ich hellblaue Lichter. Da ist Asymmetrie im Durchmesser der Pupillen. Bruchstücke von Gedanken schwirrten mir durch den Kopf. Sicher wachte ich gerade auf, aber ich konnte mich nicht bewegen. Wenn ich doch nur wach bleiben könnte, habe ich wieder geschlafen? Stunden, Tage, Jahrhunderte? Der Nebel kam wieder. Die Stimmen im Nebel, die Stimmen, die über den Nebel redeten. Seltsam im Nebel zu wandern. Mir schien, ich schwamm in einem Meer, ich war nahe am Strand, aber ich konnte ihn nicht erreichen. Niemand sah mich und die Flut trug mich wieder hinaus. Bitte sagt etwas zu mir, bitte berührt mich. Ich spürte eine Hand auf der Stirn. Welche Erleichterung. Eine andere Stimme. Signora, es gibt Beispiele von Patienten, die plötzlich aufwachen und aus eigener Kraft davonspazieren. Jemand störte mich mit einem blinkenden Licht, mit einer vibrierenden Stimmgabel. Es war, als hielte man mir ein Gläschen Senf unter die Nase, dann eine Knoblauchzehe. Die Erde hat einen Geruch von Pilzen. Andere Stimmen, aber jetzt von innen. Lange Klagerufe von Dampflokomotiven, Priester im Nebel, die undeutlich im Gänsemarsch nach San Michele in Bosco gehen. Der Himmel ist aschgrau, Nebel überall, Nebelstrom auf, Nebelstrom ab, Nebel, der in die Hände der kleinen Streichholzverkäuferin beißt. Die Passanten auf den Brücken der Hundeinsel blicken in einen tief hängenden Himmel aus Nebel, selbst eingehüllt in den Nebel, als säßen sie in einer unter dem braunen Nebel schwebenden Montgolfiere. Nie hätte ich gedacht, dass der Tod so viele hätte hingemacht. Geruch von Bahnhof und Ruß. Ein anderes Licht, weniger scharf. Mir ist, als hörte ich durch den Nebel den Klang der schottischen Dudelsäcke über die Heide dringen. Weiterer, langer Schlaf vielleicht. Dann eine Aufhellung. Sembra d'essere in un bicchiere di acqua e anice. Als wäre es in einem Glas Wasser mit Anis-Schnaps. Das war der Anfang des Romans. Ich lese Ihnen jetzt nicht gleich sofort nur das Ende vor, sondern noch eine kleine Szene, nicht im mittleren Teil, sondern mehr so gegen Ende hin. Eine leicht aus dem Ganzen heraus isolierbare Szene, in der sich nämlich der Erzähler an ein Erlebnis oder an ein Bild aus seiner Kindheit erinnert, nämlich wie es war, als damals in der Stadt, wo er gelebt hat, 1942 während des Krieges, Verdunkelung herrschte. Das war angeordnet, weil dort auch die Bomben fielen und die Bevölkerung in Luftschutzkeller gehen musste. Ich bin wieder im Nebel, der souverän über das Dunkel der Verdunkelung herrscht, mit welcher die Stadt sich bemüht, vor den himmlischen Augen der feindlichen Flugzeuge zu verschwinden. Und in jedem Fall verschwindet sie vor meinen Augen, die sie in Bodenhöhe betrachten. Ich gehe in diesem Nebel wie auf dem Bild meines ersten Lesebuchs, an der Hand meines Vaters, der den gleichen Borsalino trägt wie der Mann auf dem Bild, aber einen weniger eleganten, verschlisseneren Raglanmantel mit abfallenden Schultern. Und noch verschlissener ist meiner, der die Knopflochnaht rechts hat, woran man sieht, dass er aus einem alten Mantel meines Vaters gewendet worden ist. In der rechten hält der Vater nicht einen Wanderstock, sondern eine Taschenlampe. Aber nicht eine mit Batterie, sondern eine, die wie eine Fahrradlampe mit einem Dynamo aufgeladen wird, indem man auf eine Art Abzug drückt. Sie surrt leise und beleuchtet den Gehweg gerade so weit, dass man eine Stufe, eine Ecke, den Anfang einer Kreuzung sehen kann. Dann lockern die Finger den Druck und das Licht erlischt. Man tastet sich noch ein paar Schritte vor, ausgehend von dem wenigen, was man gesehen hat, wie bei einem Blindflug. Dann wird die Lampe wieder für ein paar Sekunden in Gang gesetzt. Im Nebel begegnet man anderen Schatten. Manchmal wird ein Gruß gewispert oder ein Wort der Entschuldigung. Und es kommt mir ganz richtig vor, dass alle so leise sprechen, obwohl, wenn man es recht bedenkt, die Bomberpiloten zwar das Licht unten sehen, aber nicht die Töne hören könnten, sodass man in diesem Nebel auch lauthals singen könnte. Doch niemand tut das. Es ist, als würde unser Schweigen den Nebel ermutigen, unsere Schritte zu beschützen, indem er uns und die Straßen unsichtbar macht. Hilft eine so rabiate Verdunkelung wirklich? Vielleicht dient sie nur der Beruhigung. Auch weil die Bomber dann später, wenn sie uns treffen wollten, tagsüber kamen. Es ist kaum mehr als eine Stunde her, dass die Sirenen mitten in der Nacht losgegangen sind. Weinend weckt uns die Mama. Sie weint nicht aus Angst vor den Bomben, sondern weil sie uns Kinder aus dem zieht uns rasch einen Mantel über den Pyjama und wir eilen hinunter in den Luftschutzraum. Nicht in den unseres Hauses, der bloß ein normaler, mit Balken und Sandsäcken verstärkter Keller ist, sondern in den des Hauses gegenüber, der 1939 in Voraussicht des Krieges extra gebaut worden ist. Man erreicht ihn nicht durch die Höfe, die mit kleinen Mauern abgeteilt sind, sondern indem man den Block umrundet, im Laufschritt und im Vertrauen darauf, dass der Alarm gegeben worden ist, als die Flugzeuge noch ziemlich weit weg waren. Der Luftschutzraum ist schön, mit seinen Betonmauern, die von ein paar Wasserrinnen gefurcht sind, den schwachen, aber warmen Lichtern, den Erwachsenen, die stumm oder tuschelnd auf Bänken sitzen und uns Kindern, die in der Mitte herumtollen. Das Krachen der Fliegerabwehrkanonen tönt nur gedämpft zu uns herein und alle sind überzeugt, dass, wenn eine Bombe aufs Haus fällt, der Schutzraum halten wird. Das stimmt zwar nicht, aber es hilft. Mit bedeutsamer Miene geht der Luftschutzwart umher, der mein Grundschullehrer ist, Maestro Monaldi. Er schämt sich, weil er nicht rechtzeitig seine Milizuniform mit den Dekorationen aus seiner Zeit als Squadrista angelegt hat. Einer, der den Marsch auf Rom mitgemacht hatte, war damals so etwas wie ein Veteran aus den großen napoleonischen Kriegen. Und erst nach dem 8. September 1943 sollte der Großvater mir erklären, dass jener berühmte Marsch auf Rom ein Spaziergang von Hühnerdieben war, die bloß mit Wanderstöcken bewaffnet waren und die, wenn der König es befohlen hätte, von einer Kompanie Infanteristen mühelos auseinandergejagt worden wären. Aber der König war Beinchen Schnellfuß und den Verrat hatte er schon damals im Leib. Kurz und gut, der Maestro Monaldi spaziert also zwischen den Hausbewohnern herum, beruhigt sie, kümmert sich um die schwangeren Frauen und erklärt, dass dies kleine Opfer seien, die man für den großen Endsieg bringen müsse. Dann kommt die Entwarnung. Die Familien strömen auf die Straße. Ein fremder Herr, der sich zu uns in den Luftschutzraum geflüchtet hatte, weil er unterwegs vom Alarm überrascht worden war, zündet sich eine Zigarette an. Maestro Monaldi fasst ihm am Ärmel und fragt ihn sarkastisch, ob er wisse, dass wir Krieg hätten und dass Verdunkelung sei. Auch wenn da oben noch ein Bomber wäre, könnte er das Licht einer Streichholzflamme nicht sehen, sagt der Fremde und beginnt zu rauchen. Ah, und das wissen Sie? Sicher weiß ich das. Ich bin Flugkapitän und fliege Bomber. Haben Sie jemals Malta bombardiert? Ein wahrer Held. Flucht des Maestro Monaldi, schäumend vor Wut. Amüsierte Kommentare der Hausbewohner. Ich hab's doch gesagt, er ist ein aufgeblasener Affe. Die sind doch alle so, die uns hier rumkommandieren. Soweit eine kleine Szene. Es gibt davon eine ganze Reihe. Das ist sozusagen, das sind die Kerne, in denen sich der Erzähler daran erinnert, wer er eigentlich ist, indem er allmählich sozusagen sein Leben wieder rekonstruiert. Der Sprung, der ist jetzt etwas kühn, nämlich der ist jetzt an das Ende des Buches. Man muss dazu vielleicht, um das zu verstehen, sagen, der Erzähler liegt im dritten Teil des Buches in einem tiefen Koma. Er ist durch einen weiteren Unfall erneut ins Koma gefallen und erzählt jetzt aus dem Koma heraus. Das heißt, im Koma gelingt es ihm, sich präzise zu erinnern. Diese Szene eben war eine präzise, epiphaniehafte Erinnerung an eine Luftschutzsituation, Luftschutzkellersituation. So, und jetzt am Ende des Buches kommt ein großes Finale, in dem nochmal alles, was im Buch bisher vorgekommen ist, zusammenströmt, eine Art Vision oder eine Offenbarung. Da haben sie alle Elemente des Buches noch einmal versammelt. Und das wird dann am Schluss, der letzte Teil davon, auch wieder auf Italienisch vorgelesen. Ich stand vor der Treppe meines Gymnasiums, die weiß aufstieg zu den neoklassizistischen Säulen rechts und links neben dem Eingang. Ich war wie entrückt und ich vernahm etwas wie eine mächtige Stimme, die sprach: Was du jetzt sehen wirst, das schreibst getrost in dein Buch, denn niemand wird es je lesen, da du ja nur träumst, es zu schreiben. Und zu Häupten der Treppe erschien ein Thron, und auf dem Thron saß ein Mann mit einem Gesicht aus Gold, einem mongolischen, grausigen Lächeln, das Haupt umkränzt von Flammen und von Smaragden, und alle hoben die Kelche, um ihn zu huldigen, Ming, dem Herrscher von Mongo. Und über dem Thron und rings um den Thron waren vier Lebewesen, Thun mit einem Löwenantlitz und Vultan mit Falkenflügeln und Barin, Fürst von Arboria, und Urasa, die Königin der Zaubermenschen. Und Urasa kam die Treppe herunter, umgeben von Flammen, und schien eine große Hure zu sein in einem Mantel aus Purpur und Scharlach, besetzt mit Gold und Edelsteinen und Perlen, begierig auf das Blut der vom Planeten Erde gekommenen Menschen, und ihr Anblick versetzte mich in ein großes Entsetzen. Und Ming, auf dem Throne sitzend, sprach, er wolle die Erdlinge richten, und grinste lüstern, als er Dale Arden erblickte, und befahl, sie einem Seeungeheuer zum Fraß vorzuwerfen. Und das Seeungeheuer hatte ein schreckliches Horn auf der Stirn, den Rachen aufgerissen und die Zähne gefletscht, Krallen wie Raubvögel und einen Schwanz wie 1000 Skorpione. Und Dale weinte und rief um Hilfe. Und ihr zu Hilfe kamen eilends die Ritter der Königin Undina auf geschnäbelten Monstern mit nur zwei Beinen und einem langen Meeresfischschwanz. Und die gordengetreuen Zaubermenschen kamen auf einem Wagen aus Gold und Korallen, gezogen von zwei grünen Greifen mit langen, schuppigen Drachenhälsen. Und die Lanzenreiter der Königin Fria kamen auf Schneevögeln mit gewundenen Schnäbeln wie vergoldete Füllhörner, und schließlich erschien auf einem weißen Wagen neben der Königin des Gletscherlandes Flash Gordon und rief zu Ming hinauf: Jetzt werde das große Turnier von Mongo beginnen und er werde für alle seine Untaten büßen. Und auf einen Wink von Ming kamen die Falkenmenschen aus den Wolken herabgeschossen, um sich auf Gordon zu stürzen, den Himmel verdunkelnd wie Heuschreckenschwärme, während die Löwenmenschen mit Netzen und Krallen bewehrtem Dreizack den Platz vor der Treppe füllten und versuchten, Vanni und andere Studenten zu fangen, die mit einem anderen Schwarm gekommen waren, diesmal einem von Wespen, und der Ausgang der Schlacht war ungewiss. Und in seiner Ungewissheit über den Ausgang der Schlacht hatte Ming einen weiteren Wink getan und seine Himmelsraketen waren aufgestiegen bis hoch zur Sonne und wollten sich gerade auf den Planeten Erde stürzen, als auf einen Wink von Gordon die Himmelsraketen des Doktors Zarkov aufstiegen Und am Himmel entbrannte eine gewaltige Schlacht zwischen dem Gezisch und Gepfeife todbringender Raketen und Feuerzungen. Und die Sterne des Himmels schienen auf die Erde zu fallen und die Flugkörper drangen in den Himmel ein und rollten sich verglühend zusammen, wie ein Buch sich zusammenrollt, wenn es verbrennt. Und es kam der Tag des großen Spiels von Kim und inmitten anderer vielfarbiger Lohen zerschellten Mings Himmelsraketen am Boden, nicht ohne die Löwenmenschen auf dem Platz vor der Treppe mit ins Verderben zu reißen. Und die Falkenmenschen stürzten umlodert von Flammen ins Bodenlose. Und Ming, der Herrscher von Mongo, schrie auf wie ein wildes Tier und sein Thron stürzte um und polterte die Treppe des Gymnasiums hinunter, seine entsetzten Höflinge mit sich reißend. Und als der Tyrann tot und die von überall her gekommenen Bestien verschwunden waren, indes sich zu Füßen der Königin Urasa ein Abgrund auftat, in welchem sie mit einem Wirbel von Schwefelschwaden versank, erhob sich nun vor der Treppe des Gymnasiums hoch bis weit über das Gymnasium hinaus eine Stadt aus Kristall und anderen edlen Steinen, angetrieben von den Strahlen aller Farben des Regenbogens. Und ihre Höhe betrug 12.000 Stadien und der Umfang ihrer Mauern aus glasklarem Jaspis betrug 144 Ellen. Und in jenem Augenblick, nach einer Zeit voller Flammen und gleichzeitig voller Dämpfe, löste der Nebel sich auf und da endlich sah ich die Treppe, frei von allen Monstern, weiß in der Aprilsonne vor mir liegen. Ich bin zurück in der Wirklichkeit. 7 Posaunen erschallen, aber es sind die der Orchester von Maestro Pippo Barzizza, Maestro Cinico Angelini und Maestro Alberto Semprini. Die Tore des Gymnasiums stehen weit offen und aufgehalten werden sie von dem molierhaften Doktor der Kopfschmerztabletten Cachet Fiat, der dreimal mit einem Stock auf den Boden klopft, um die Parade der Archonten anzukündigen. Und da kommen sie auch schon, herabgestiegen, zu beiden Seiten der Treppe. Voran die Männlichen, aufgereiht wie eine Schar von Engeln für den Abstieg durch alle 7 Himmel, angetan mit gestreiften Jacketts und weißen Hosen wie lauter Bewerber um die Hand von Diana Palmer. Und zu Füßen der Treppe erscheint jetzt Mandrake, der Zauberer, der lässig seinen Stock kreisen lässt. Er grüßt mit gelüpftem Zylinder und steigt die Treppe hinauf, wobei jede Stufe an der Vorderseite aufleuchtet, während er auf sie tritt. Und dazu singt er, I'll build a stairway to paradise, the new step every day, I'm going to get there at any price, stand aside, I'm on my way. Mandrake deutet mit seinem Stock nach oben, um den Auftritt der Dragon Lady anzukündigen, die in einem eng anliegenden Abendkleid aus schwarzer Seide die Stufen herunterschreitet. Und auf jeder Stufe knien die Studenten nieder und strecken als Geste der Huldigung ihre Strohhüte vor, während sie mit einer warmen, dunklen Saxophonstimme gurrt. Questa notte infinita, questo cielo autunnal, questa rosa appassita, tutto parla d'amore al mio cuore che spera, et attende stasera la gioia di un'ora con te. Und hinter ihr kommen endlich zurück auf unserem Planeten Flash Gordon, Dale Arden und Dr. Zarkov und sie schmettern fröhlich, Blue Skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Und ihnen folgt George Formby mit seiner Ukulele und seinem Pferdelächeln, der vor sich hinschrellert, it's in the air, this funny feeling everywhere that makes me sing without a care today as I'm going on my way, it's in the air, it's in the air. Es kommen die 7 Zwerge rhythmisch die Namen der 7 Könige Roms minus einen skandierend. Und dann Topolino und Mini, eingehakt mit Rudi Ross alias Orazio und Clarabella, letztere beladen mit Diademen aus ihrem Schatz zum Rhythmus von Pippo Pippo non lo sa. Es folgen Pippo, Pertica und Balla, Alvaro noch als Corsar, mit Alonso, Alonso genannt Alonso, schon verhaftet wegen Giraffendiebstahls. Dann Arm in Arm mit vielen Kumpanen, Dick Fulmine, Zambo, Barrera, Maschera Bianca, Flatavion und sie grölen Il Partigiano nel Bosco. Dann alle Jungen aus Cuore, De Rossi voran mit dem kleinen lombardischen Speer und dem kleinen sardischen Trommler und Corettis Vater mit seiner noch vom Händedruck des Königs warmen Hand zum Gesang von Addio Lugano Bella, während Franti in der letzten Reihe schuldbewusst flüstert, Dormi non piangere Gesù diletto. Feuerwerkskörper zerplatzen, der taghell erleuchtete Himmel ist ein Jubelfest goldener Sterne und die Treppe heruntergestürbt kommen die Spottfigur des Thermogen, 15 Onkel Gaetanos und der mit Presbytero-Buntstiften gespickte Kopf, die einen wilden Stepptanz aufführen, I'm Yankee Doodle Dandy. Große und kleine Figuren der Bibliotheca dei miei ragazzi strömen herbei, Gigliola di Collefiorito, der Stamm der wilden Kaninchen, das Fräulein von Solmano, die kleine Ninetta und viele andere mehr, überragt vom luftigen Phantom der Mary Poppins, alle mit den militärischen Mützen der Jungen aus der Paulstraße und mit langen Pinocchio-Nasen. Dann, auf einen Wink des Psychopompos, erscheint Sandokan. Er trägt ein langes Gewand aus indischer Seide, an der Hüfte zusammengehalten von einer roten Schärpe mit Edelsteinen, der Turban fixiert mit einem nussgroßen Diamanten. Aus dem Gürtel ragen zwei Dolche mit fein ziselierten Griffen und ein Krummsäbel mit rubinbesetzter Scheide. Er singt mit Baritonstimme «Mai lu sotto il cielo di Singapur, in un manto di stelle d'or e nato il nostro amor». Und ihm folgen seine Tigerchen mit Yatagan zwischen den Zähnen, durstig nach Blut und jaulen hymnisch «Mon pracem flottilia nostra, che befasti l'Inghilterra, vittoriosa d'Alessandria Malta sur Egibilterra». Und siehe, da kommt auch Cyrano de Bergerac, den Degen gezückt und fragt die Menge mit baritonal nasaler Stimme und großer Geste «Kennt ihr meine Cousine? Was für eine originelle, moderne, ziemlich hübsche Person, derengleichen ihr nicht findet. Sie tanzt Boogie-Woogie, sie spricht ein bisschen Englisch und kann sehr höflich murmeln, for you. Und hinter ihm kommt, geschmeidig die Hüften wiegend, Josephine Baker. Aber diesmal ganz ohne, wie die Kalmückinnen in Rassen und Völker der Erde. Nur mit einem Röckchen aus Bananen um die Hüfte. Und sie seufzt morbide, oh, qual provo tormento e dolore al pensar che vi offesi, oh Signor. Herabgestiegen kommen Diana Palmer mit dem Lied Il n'y a pas d'amour heureux. Janet de Colmera trällert iberisch, oh Maria lao, lascia ti baciar, oh Maria lao, ti voglio, oh, io ti voglio amar. Es folgt der Henker von Lille mit Milady de Winter. Er schluchzend und klagend, son figli d'oro i tuoi capelli biondi, dazu köpft er sie mit einem einzigen Hieb. Und der anbetungswürdige Kopf von Milady, gezeichnet durch eine auf der Stirn eingebrannte Lilie, rollt die Treppe herab bis praktisch vor meine Füße. Während die vier Musketiere im Falsett flöten, she gets too hungry for dinner at eight, she likes the theater and never comes late, she never bothers with people she'd hate, that's why Milady is a tramp. Herabgestiegen kommt Edmond Dantès, munter singend, questa volta amico mio, pago io, pago io. Und der Abi Faria, der ihm folgt, in sein Grabtuch aus Sackleinen gehüllt, zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, er ist es, ja, ja, er ist es, wirklich. Während Jim Hawkins, Dr. Livesey, Lord Trelawney, Captain Smollett und Long John Silver, verkleidet als Kater Carlo, alias Pegleg Pete, alias Pietro Gamma di Legno, der auf jeder Stufe einmal mit dem Fuß und dreimal mit dem Holzbein auftritt, ihm die Rechte an Captain Flints Schatz streitig machen. Mit festem teutonischen Stiefelschritt kommt nun der Kamerad Richard herab, doch seine Schuhklappern klackern im Rhythmus von New York, it's a wonderful town, the Bronx is up and the battery is down. Und der Mann, der lacht am Arm, die Lady Josanne, die nackt ist, wie nur eine bewaffnete Frau es sein kann, skandiert, I got rhythm, I got music, I got my girl, who could ask for anything more? Und während überall ein Meo mit seinen großen Ohren majestätisch eselhaft segelt, brechen die Jungen vom Oratorium herein, in ungeordnetem Haufen, aber in Uniformen der Elfenbeinpatrouille, zielen auf Meo mit ihrem Crack, Crack, treiben den biegsamen schwarzen Panther Fang vor sich her und psalmodieren dazu exotisch Vanno le carovane del Tigrai. Dann aber, nach einigen Schießübungen und auf vorbeitrabende Nashörner, schwenken sie ihre Waffen und Hüte hoch in die Luft, um zu begrüßen sie, die Königin Luana. Sie zeigt sich mit ihrem keuschen Büstenhalter, einem fast nabelfreien, aber knöchellangen Rock, das Gesicht unter einem weißen Schleier verborgen, auf dem Kopf ein hoher Federbusch und um die Schultern ein weiter Mantel, der von einem leichten Wind bewegt wird, begleitet von zwei als Inka-Herrscher gekleideten Mohren. Sie kommt mir entgegen wie eine Tänzerin der Ziegfeld-Follies, lächelt mich an, winkt mir ermutigend zu und deutet auf die hohe Vierung der Schultür, in der jetzt Don Bosco erscheint. Ihm folgt Don Renato im schwarzen Anzug mit weißem Collar und intoniert hinter seinem Rücken, mystisch und großzügig in seinen Ansichten, due umbre nobis una facta sunt infra laternam stabimus olim lili marleen, olim lili marleen. Der Heilige mit dem heiteren Antlitz, in Schlamm bespritzter Soutane, die Füße durch seine Salesianerschuhe behindert, bei jedem Steppschritt, den er von Stufe zu Stufe versucht, hält vor sich, als wäre es Mandrakes Zylinder, das Büchlein Il Giovane Provveduto. Und mir scheint, er sagt, Omnia munda mundis, die Braut ist bereit und ihr Wort gegeben, sich zu kleiden in reines Linnen. Ihr Glanz wird sein gleich einem kostbaren Juwel und ich bin gekommen, dir zu sagen, was nun alsbald geschehen wird. Ich habe die Erlaubnis. Die beiden Geistlichen postieren sich rechts und links an den beiden Enden der untersten Stufe und deuten gewährend hinauf zur Schultür, aus der nun die Mädchen der weiblichen Klassen kommen, die einen großen, durchsichtigen Schleier tragen, in den sie sich hüllen, angeordnet in Form einer Rosa Candida. Und ihr im Gegenlicht, nackt, heben sie die Hände und zeigen im Profil ihre jungfräulichen Brüste. Es ist soweit. Am Ende dieser strahlenden Apokalypse wird Lila erscheinen. Wie wird sie aussehen? Zitternd stelle ich es mir vor. Erscheinen wird ein 16-jähriges Mädchen, schön wie eine Rose, die sich in aller Frische öffnet beim ersten Sonnenstrahl eines taufeuchten Morgens. Ein langes, hellblaues Kleid, von der Taille bis zu den Knien mit einem silbernen Netz überzogen, wird die Farbe ihrer Augen imitieren, ohne jedoch nur annähernd deren ätherisches Blau, deren weichen und schmachtenden Glanz zu erreichen. Und sie wird überflutet sein von der Woge ihres blonden Haars, das weich und schimmernd ist, gebändigt nur durch einen Blumenkranz. Sie wird ein 17-jähriges Mädchen sein, schlank und elegant, die Hüfte so schmal, dass eine Hand genügen würde, sie zu umspannen. Die Haut wie eine eben aufgegangene Blüte, das Haar in malerischer Unordnung wie ein Goldregen auf das Weiße niederfallend. Nein, ihre gewagt an der Seite geschlitzte Tunika, die nackten Arme, die geheimnisvollen Schatten, die man unter den Schleiern errät, werden mich erregen. Langsam wird sie sich etwas unter dem Haar aufbinden und plötzlich werden die langen Seidenbahnen, die sie wie ein Grabtuch umhüllen, zu Boden sinken. Ich werde ihren ganzen Körper sehen, bedeckt nur mit einem eng anliegenden weißen Kleid, das an der Hüfte zusammengehalten wird von einer goldenen Schlange mit zwei Köpfen, während sie die Arme vor der Brust verschränkt hält. Ich werde in Verzückung geraten über ihre androgynen Formen, ihre holundermarkweiße Haut, ihren Mund mit den zum Erbeutetwerden einladenden Lippen, das blaue Band direkt unter ihrem Kinn, ein Messbuchengel, dargestellt als verrückte Jungfrau von einem perversen Miniaturenmaler. Sie wird vor mich hintreten und mich bitten, sie zu geißeln, in der Hand den Bußgürtel einer Äbtissin, sieben seidene Schnüre für die sieben Todsünden und sieben Knoten an jeder Schnur für die sieben Arten, die Todsünden zu begehen. Die Rosen werden die Blutstropfen sein, die auf ihrem Fleisch erblühen. Sie wird dünn sein wie eine Tempelkerze, das Auge durchbohrt vom Schwert der Liebe. Und ich werde mir im Stillen wünschen, mein Herz auf den Scheiterhaufen zu legen, werde mir wünschen, dass sie, bleicher als die Dämmerung im Winter, weißer als Wachs, die Hände zusammengelegt auf der glatten Brust, sich lanzengerade hält in ihrem Kleid, rot vom Blut der toten Herzen, die für sie verbluten. Nein, nein, von welcher schlechten Literatur lasse ich mich verführen? Ich bin doch kein pickliger Pubertierender. Ich möchte sie einfach so, wie sie war und wie ich sie damals geliebt habe. Nur ein Gesicht über einer gelben Jacke. Ich möchte die schönste, die ich mir je habe vorstellen können, aber nicht die schönste, über die andere sich in abwegige Fantasien verstiegen haben. Mir würde es auch genügen, wenn sie anmutig und krank wäre. Krank, wie sie es in ihren letzten Tagen in Brasilien gewesen sein muss. Und ich würde immer noch zu ihr sagen, du bist die schönste der Kreaturen. Ich würde deine matten Augen und deine Blässe nicht für die Schönheit der Engel des Himmels hergeben. Ich möchte sie auftauchen sehen inmitten der Menge, allein und reglos, wie sie zum Meer blickt, durch Zauber verwandelt in einen bizarr schönen Seevogel, die langen Beine nackt und dünn wie die eines Reihers. Und ich würde sie, ohne sie mit meinem Vergnügen, Verlangen zu belästigen, in ihrer Distanz als ferne Prinzessin belassen. Ich weiß nicht, ob es die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana ist, die in meinen zusammengeschrumpften Gehirnlappen brennt, ob irgendein Elixier versucht, die vergilbten Blätter meines papierenden Gedächtnisses zu reinigen, auf denen noch immer viele Stockflecken jenen Teil des Textes unlesbar machen, der mir noch entgeht. Aber ob ich es bin, der versucht, meine Nerven zu einer äußersten Oder ob ich es bin, der versucht, meine Nerven zu einer äußersten Anstrengung zu treiben. Wenn ich in meinem Zustand zittern könnte, würde ich zittern. Im Innern fühle ich mich hin und her gestoßen, als triebe ich draußen auf einem stürmischen Meer. Aber gleichzeitig ist es, als kündigte sich ein Orgasmus an. In meinem Gehirn füllen sich die Hohlkörper wieder mit Blut. Etwas ist kurz davor zu explodieren oder aufzugehen. Jetzt, wie damals im Hausflur, bin ich endlich kurz davor, Lila zu sehen, wie sie schamhaft und maliziös lächelnd in ihrem schwarzen Kittel die Treppe herunterkommt. Schön wie die Sonne, weiß wie der Mond, schlank und nicht ahnend, dass sie der Mittelpunkt, der Nabel der Welt ist. Ich werde ihr anmutiges Gesicht sehen, ihre wohlgeformte Nase, ihren Mund, der ganz kurz die beiden oberen Schneidezähne zeigen wird, sie als Angora-Kaninchen, als Katze Matou, die miaut und ein bisschen den weichen Pelz schüttelt, als Taube, Hermelin, Eichhörnchen. Sie wird herabkommen wie der erste Raureif und wird mich sehen und wird leicht die Hand zu mir ausstrecken, ohne mich einzuladen, nur um zu verhindern, dass ich abermals fliehe. Endlich werde ich wissen, wie die Schlussszene meines Cyrano in alle Ewigkeit zu spielen ist, werde wissen, was ich mein Leben lang gesucht habe, von Paola bis zu Sibylla, und werde mich wieder vereinigt haben. Ich werde in Frieden sein. Achtung, ich darf Sie nicht noch einmal fragen, wohnt hier Vanzetti? Ich muss die Gelegenheit endlich ergreifen. Doch ein leichter Nebeldunst, ein mausgraues Fumifugium, quillt am oberen Ende der Treppe auf und verhüllt den Eingang. Ich spüre einen kalten Hauch. Ich hebe die Augen. Warum wird die Sonne auf einmal so schwarz? Non è che lo rileggo tutto, solo l'ultima pagina. No, da quale cattiva letteratura mi sto facendo sedurre, non sono più un adolescente pruriginoso. La vorrei semplice com'era e come l'avevo amata allora, solo un volto su una giacca gialla. Vorrei la più bella che io abbia mai saputo concepire, ma non la bellissima su cui altri si sono smarriti. Mi basterebbe anche gracile, malata, come deve essere stata nei suoi ultimi giorni in Brasile. E le direi ancora tu sei la più bella delle creature, io non cederei i tuoi occhi imbattuti, il tuo pallore per la bellezza degli angeli del cielo. La vorrei vedere sorgere in mezzo alla corrente, sola immobile, mentre guarda verso il mare, creatura trasformata per incanti in un bizzarro bell'uccello marino, le lunghe gambe nude, sottili, delicate come quelle di un airone, e senza turbarla con il mio desiderio la lascerei nella sua distanza di principessa lontana. Se sia la misteriosa fiamma della regina Loana che sta ardendo nei miei globi incartapecoriti, se un qualche lisir stia tentando di lavare i fogli bruniti della mia memoria di carta, ancora affetti da molte gore che la rendono illeggibile, o se sia io che cerco di spingere i miei nervi a uno sforzo insopportabile. Se in questo stato potessi tremare, tremerei, e all'interno mi sento sballottato come se fuori galleggiassi in un mare in burrasca, ma è al tempo stesso come l'annuncio di un orgasmo. Nel mio cervello i corpi cavernosi si riempiono di sangue, qualcosa sta per esplodere o per sbocciare. Ora, come quel giorno nell'androne, sto finalmente per vedere Lila, che scenderà ancora pudica e maliziosa nel suo grembiulino nero, bella qual sole, bianca come la luna, agile e ignara di essere il centro, l'ombelico del mondo. Ne vedrò il volto aggraziato, il naso ben disegnato, la bocca che mostrerà appena i due incisivi superiori, lei, coniglio d'angolo, ragatta, ma tu che miagola appena scuotendo il pelo morbido, colombo, ermellino, scoiattolo. Scenderà come la prima brina e mi vedrà, tenderà leggermente la mano, senza invitarmi, ma per impedire che io fuga ancora una volta. Finalmente saprò come recitare all'infinito la scena finale del mio Cyrano. Saprò che cosa ho cercato per tutta la vita, da Paola a Sibilla, e mi sarò ricongiunto, sarò in pace. Attento, non dovrò chiedere ancora una volta, abita qui Vanzetti. Finalmente dovrò cogliere l'occasione. Ma un leggero fumifugio, un color topo, si sta diffondendo al sommo della scalinata, velando l'entrata. Sento una folata di freddo, alzo gli occhi. Perché il sole si sta facendo nero? Ja, ganz herzlichen Dank Umberto Eco und Burkhard Gröber für diese Lesung aus dem neuen Roman Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana. Zugehört haben die Literaturkritiker und Kulturjournalisten Lucia Braun und Dirk Schümer. Ja, versuchen wir doch mal dem Quellcode der Programmierung dieses Romans ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ich muss ja zugeben, am Ende dieses umfangreichen Romans, wenn man diese Stellen, die wir jetzt gehört haben, also ankommt, wer da nicht weint, der hat ein Herz aus Stein. Ja? Aber wie ordnen Sie denn diesen neuen Roman in Ihr literarisches Koordinatensystem ein, Dirk Schümer? Das Wort Postmoderne wird ja immer mehr zum Schimpfwort. Aber mir hat es eigentlich vor allem in der Architektur immer sehr gut gefallen, ob vor der Moderne oder nach der Moderne, wenn verschiedene Stile miteinander gemischt worden sind, weil die Mischung von Sprachebenen, von Stilen, von Genres, das bedeutet meinem Geschmack nach jedenfalls immer auch Humor, Ironie, Relativierung von irgendwas Festem. Und schon aus der Passage, die gerade gelesen worden ist, hat man ja, glaube ich, gehört, wie man die Apokalypse von Johannes mit ganz biederen Comicgeschichten zusammenbinden kann. Ein weiteres Beispiel dieser Ironie ist, dass Eco im Roman die Kritik der mysteriösen Flamme selber liefert. Also das Buch wird von ihm, vom Helden des Buches, kommentiert als riesengroßer Unfug. Und ausgerechnet dieses Unfugsbuch, unter den vielen auch gehaltvolleren Kinderbüchern, wird am Ende zum Titel des ganzen Romans. Das heißt, keine Erzählung kann so banal, so populär, so klischeehaft sein, dass sie in uns nicht ganz tiefe Spuren hervorrufen kann. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass diese Stilebenenmischung, der ist er sich eigentlich seit dem Namen der Rose, womit ja in der Literaturgeschichte die Postmoderne in Europa zumindest auf dem Kulminationspunkt gesehen wurde, diesem Stilmix ist er sich hier ganz besonders treu geblieben. Und ich sehe darin auch eine große Hommage an Hutziehen, an Hollywood, an Schmachtfetzen von Filmen, an Schlagermusik bis in die 30er Jahre. Und dieses den Hutziehen davor, finde ich, ist genau die Beschreibung dessen, was unsere ganze Biografie, nicht nur Leute vom Jahrgang des Erzählers oder vom Jahrgang Echos, ausmacht. Wir leben ja in dieser Welt, in der längst ununterscheidbar geworden ist, ob Donald Duck oder die Bibel uns mehr beeinflusst hat. Ich glaube, das weiß keiner so genau. Und diese Mischung ist es, die mich immer wieder anrührt dabei, das zu einem gemeinsamen Lebensgefühl zu verquicken. Da fühle ich mich selber drin sehr erkannt. Deswegen ist für mich dieser Quellcode, wie Sie es nennen, ist eigentlich ein ganz, ganz banaler Erfahrung. Und die Erfahrung eines Schriftstellers ist wie die Erfahrung eines Lesers gedruckt. Lucia Braun. Ja, ich kann da auch nur sehr persönlich drauf antworten. Also mir hat der Sound dieses Buches gefallen, weil es angeklungen hat an meine eigenen Erfahrungen, nämlich mit der italienischen Sprache. Ich habe Italienisch gelernt über Schlagertexte und über politische Lieder. Ja, das waren also in den 70er, 80er Jahren, habe ich, das kennt wahrscheinlich die ganze westdeutsche Linke, hat diese die italienischen Anarcho-Lieder gesungen, Bella Ciao und weiß ich, wie sie, Bandiere Rosse und wie sie alle hießen. Und die habe ich aber in den 70er Jahren, als ich in Italien war und Anfang der 80er Jahre, hatte ich einen Sprachlehrer, der explizit Schlagertexte als Vorlage genommen hat, um die Sprache zu lernen. Und einige habe ich darin einfach wiedererkannt oder haben in mir etwas anklingen lassen, was mit meiner eigenen Erfahrung in Italien zu tun hat. Nämlich genau dieses Nebeneinander, dieser Massenkulturphänomene, also auf der einen Seite die Schnulzen und auf der anderen Seite das Pathos, das politische Pathos. Das beides trifft man in der Bar, das beides trifft man auf der Straße und das beides trifft man in der Literatur, in diesem Buch von Umberto Eco. Deswegen bringt das für mich auch die ganzen Widersprüche und Dinge, die sich hierzulande ausschließen, bringt das in einer sehr genussvollen Weise zusammen. Und das war mein Leseerlebnis dabei. Jetzt ist es ja paradoxerweise so, dass diese Geschichte von einem Mann, der sein Gedächtnis verloren hat, als Buch, als Roman, gleichzeitig, wie wir jetzt auch gehört haben, in der Lesung ein ungeheures Archiv ist. Ein Archiv von Wissen, teilweise der Trivialkultur, das ohne diesen Roman vermutlich Umberto Eco den Sprung ins 21. Jahrhundert oder ein bisschen weiter noch, ohne Sie also nicht, geschafft hätte. Inwiefern waren Sie in diesem Roman eigentlich auch ein Sammler all dessen, was sonst durchs herkömmliche Wahrnehmungsraster der Lexikografen, der Historiker gefallen wäre? Ma una volta Edgar Morin nel fare la prefazione a un suo studio sulle comunicazioni di massa negli anni 60. Edgar Morin hat in den 60er Jahren in seiner Einleitung zur Studie über die Massenkommunikation geschrieben, man kann sich nicht mit einem Thema, ganz gleich was es ist, beschäftigen, wenn man es nicht liebt. Zum Beispiel kann man Fußball schlecht kritisieren, wenn man nicht selbst ein Fan ist. Und insofern mag auch ein Psychiater, der ein Buch über Pädophilie schreibt, ein wenig pädophil sein. Das hier gehört alles zu meiner Erinnerung. Aber sie ist eben auch nicht losgelöst von Dante. Denn was habe ich etwa am Ende des Buchs gemacht? Ich habe die Apokalypse inszeniert. Und ich spreche dabei von einer Welt, die mir vertraut ist. In scena l'apocalisse da Ziegfeld. Ho parlato di un mondo che mi è familiare. Besonders fasziniert hat mich da diese Beschreibung, insbesondere dieser amerikanischen Popkultur. Wir sprachen eingangs davon, dass im faschistischen Italien sehr viel noch aus Amerika übersetzt wurde, ankam, was zu dieser Zeit in Deutschland eigentlich schon ausgeschlossen war, wenn man etwa die Versuche dieser Disney-Figuren sieht, sehr detailliert im Roman beschrieben, wie die italienisiert dann werden, als Amerika in den Krieg auch gegen Italien eintritt. Das Beispiel Flash Gordon jetzt ganz am Ende in seinem Kampf gegen diesen Imperator Ming auf dem Planeten Mongo. Da würde es mich doch mal interessieren, sehen Sie denn diese amerikanische Popkultur von heute genauso positiv wie in Ihrem Roman, wo Sie diese Popkultur ja als Gegengift quasi zum Faschismus postulieren, wo dieses popkulturelle Universum Ihrem Helden jedenfalls eigentlich die Möglichkeiten und Bedingungen zur Emanzipation überhaupt an die Hand geben? Ma le cose cambiano di segno a seconda dei periodi storici. Natürlich verändern sich die Dinge, je nachdem, unter welchen historischen Vorzeichen man sie betrachtet. Der John Wayne aus dem Film Stagecoach von 1939 war ein demokratischer Held. Heute wäre John Wayne ein Symbol für George Bush, der in den Irakkrieg zieht. Daran sieht man, Mythen sind immer zweideutig. Man kann sie immer umdrehen. Im Mittelalter sagte man, die Autorität hat eine Nase aus Wachs. Man kann sie immer dahin drehen, wo man will. Wer war schon Achill oder Odysseus? Ja, wer war Achill? Ein Homosexueller, ein Nazi, ein Held? Kämpfte er für die Freiheit oder nur für Vergängliches? Die Antwort lautet, er war eben alles zusammen. Und genau so verhält es sich mit den Mythen der Massenmedien. Sie können auf die eine oder andere Weise interpretiert werden. Nur an eines möchte ich erinnern. Die einzige Stimme, die mir als Kind während des Faschismus erklärte, was Freiheit bedeutete, war Mickey Mouse als Journalist. Und das hatte schon eine sehr große Bedeutung. Deshalb fordere ich Mickey Mouse for President. E così anche i miti dei mass media possono essere usati per tutto. Però ricordo, l'unica voce che a un bambino che viveva sotto il fascismo ha spiegato cos'era la libertà di stampa è stato Mickey Mouse, Topolino, giornalista. Nessuno ce l'aveva mai detto. E quella storia ce l'ha detto e questo ha avuto un grande valore. Mickey Mouse for President. Das ist doch die Resistenza, von der im Buch dann auch so viel die Rede ist. Dass Sie als Semiotiker sagen, der Widerstand kann geübt werden beim Lesen. Wenn ich lese, dass Mickey Mouse von einem Tag auf den anderen eine ganz andere Gestalt und einen anderen Namen bekommt, weil, dann kann ich daraus besser lesen, dass Italien in den Krieg gegen Amerika eingetreten ist, als aus den offiziellen Nachrichten. Und ich habe diesen einen Mythos, Sie sagen ja, Mythen relativieren sich, die drehen sich um. Das ist ja ein ganz pathetischer. Ein Kind liest und lernt die Resistenz aus der Differenz der Texte zu erkennen. Das ist ja der kleine Semiotiker beim Corriere dei Bambini. Und das ist dann am Ende auch die Resistenza, die im Krieg ausgeübt worden ist. Vielleicht vergeblich, der Resistenzerheld, den Sie schildern, stirbt, aber er hat wenigstens Widerstand gezeigt, ob beim Lesen oder beim Handeln. Ist das nicht der eine Mythos, hinter den man nicht mehr zurückgehen kann? Ein bisschen romantisch zwar, aber im Sinne des Optimismus, trotzdem, wie Sie es gerade erwähnt haben? Sie. Sie. Infatti ho detto Mickey Mouse for President. Eben. Deshalb habe ich ja gerade gesagt, Mickey Mouse for President. C'è ancora una buona America la Mickey Mouse. Certo, certo. Also dieses schöne Moment der Übereinstimmung von Autor und Kritik möchte ich ja eigentlich nicht mehr stören. Aber eine letzte Frage an Umberto Eco habe ich für heute Abend schon noch. Denn es ist ja doch ein sehr seltener Fall, dass man einen der erfolgreichsten Autoren der Welt zu Gast hat, der dann auch noch literarisch oder literaturkritisch, ästhetisch, wie immer man es betrachten wird, als ein überaus guter Autor gilt. Jetzt ist überall im 21. Jahrhundert, gewiss nicht nur in Deutschland, vom Bedeutungsverlust der Literatur in westlichen Gesellschaften die Rede, vom Verlust der Rolle als Leitmedium. Da würde mich doch mal interessieren, wie stehen Sie dazu? Haben Sie, Ihr neues Buch hat sich bereits jetzt, wenige Wochen nach Veröffentlichung in Deutschland allein, über 100.000 Mal verkauft. Nimmt Umberto Eco im Jahre 2004 einen Bedeutungsverlust von Literatur wahr? Ma, sa, io ho 73 anni quasi, ed è da quando ho cominciato a leggere che ogni anno sui giornali si annuncia la morte del romanzo. Also wissen Sie, ich bin 73 Jahre alt und jedes Jahr kündigen die Zeitungen das Ende der Literatur an. Ich habe schätzungsweise 67 Tode des Romans miterlebt. Und ich halte das einfach nur noch für Stimmungswechsel. Natürlich wechseln sich in jeder Kultur immer mal fruchtbare und weniger fruchtbare Phasen ab. Aber Urteile über die Gegenwart sollte man möglichst erst 50 Jahre später abgeben. Und was kulturelle Phänomene angeht, kann man nur von Tod ausgehen, wenn man einen grauenvollen Gestank wahrnimmt. Quello che riguarda i fenomeni culturali si può parlare di morte solo quando si sente una puzza molto forte dopo tanto tempo. Und diesen Geruch oder Gestank, den haben Sie nicht in der Nase. Ma forse perché così ho dei profumi, no, non so. Naja, vielleicht liegt das daran, dass ich hier andere Parfums rieche, aber nein. Eigentlich nicht. Haben wir denn noch eine Minute Zeit? Weil es ist ja so viel um Lieder gegangen, um Schnulzen, um Schlager. Und ich möchte natürlich Umberto Eco fragen, ob er ein Lieblingslied hat und ob er uns was singt heute Abend. No. Was sì? No. Mia cara, il prezzo che le chiederei in cambio sarebbe enorme. Meine Liebe, der Preis, den ich dafür verlangen müsste, wäre enorm. Sie sagen zumindest, welches Lieblingslied Sie haben, ohne es zu singen vielleicht. Gibt es eins? Ma io sono sempre contrario a dire qual è il romanzo preferito, qual è la canzone preferita, perché. Ach, ich mag es eigentlich überhaupt nicht sagen zu müssen, was mein Lieblingsroman ist oder mein Lieblingslied. Das kommt immer auf die Jahreszeit an. Aber vielleicht ist es ein Lied, das auch viele Filme von De Sica und Fellini im Nachkriegsitalien begleitet und so ein Lebensgefühl wiedergegeben hat, nämlich Sole me ne vo per la città. Einsam ging ich durch die Stadt. Das ist ein wunderschönes Lied. Gut, gesungen wird nicht. Herzlichen Dank, Umberto Eco, Lucia Braun, Burkhard Gröber und Dirk Schümer. Mir bleibt zum Schluss noch der Hinweis auf die neuen Bücher von Umberto Eco. Das ist natürlich der Roman, über den wir nun zwei Stunden gesprochen haben. Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana liegt in der Übersetzung von Burkhard Gröber im Hansa Verlag vor. Dort auch der Bildband Die Geschichte der Schönheit. Dessen Textteil haben Friederike Hausmann und Martin Pfeiffer ins Deutsche gebracht. Danke für Ihr Interesse. Guten Abend. Das war Studio LCB. Gäste unserer Veranstaltungsreihe im Haus der Kulturen in Berlin waren heute der italienische Schriftsteller Umberto Eco, sein deutscher Übersetzer Burkhard Gröber und die Literaturkritiker Lucia Braun und Dirk Schümer. Unser Moderator in Berlin war Dennis Scheck. Studio LCB hören Sie wieder am Samstag, dem 29. Januar 2005. Unser Gast ist dann die Schriftstellerin Eva Manisse.